Hyderabad. Sonntagabend. 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Was ist da los? Diese Woche war schon wieder echt voll Matt. Das war so salziges Matt. Das war so toll. Oh Mann. Normalerweise ist das Zeug teuer, aber hier geben es die Leute gratis raus. Aber ich könnte jetzt inzwischen auch mal wieder irgendwie eine Tomate oder eine Gurke essen, weil nur Matt ist da auch ungesund. Ja, der am Montag war schon echt hart, Alter. Es hat einfach schon die Luft des Salz, Alter. Das ist so fürchterlich. Aber zumindest hatte ich mich gefreut, dass die Umfrageergebnisse sich dann doch irgendwie ganz gut gedeckt haben mit dem, was rumkam. Und nein, mit eben, den Reaktionen. Das war ein Beben. Das konnte keiner vorhersehen. Das war ganz... ganz Untergang des humanistischen Abendlandes imminent, sage ich dir. Imminent. Ja, es kommt halt immer drauf an, wo man die Leute fragt. Also in manchen Orten war das so, ja, das haben wir doch erwartet, aber zum Beispiel in den besseren Berliner Bezirken war es so, oh mein Gott, die Welt geht unter, lass uns schreiend im Kreis laufen. Also was da teilweise von den Leuten kam, war echt fantastisch. Ostdeutsche Männer raus aus Deutschland. Ja. Können wir den AfD wieder nicht einfach ein Hakenkreuz auf die Klamotten nähen? Voll lustig. Jeder, der sich jetzt hinstellt und sagt, Demokratie, machst du nichts gegen, ist mit Schuld, wenn im Asylantenheim Gaskammern installiert werden. Sleepy, Alter. Aber der Typ ist eh geil, der hat auch am vergangenen Montag oder so hat er gepostet, schau mir gerade eine Dokumentation über MDMA an. Alter, habe ich jetzt echt wieder richtig Bock drauf. Während andere arbeiten, guckt er sich eine Doku über MDMA an und hat Hammer und Sichel in seinem Namen. Sag nicht wieder Kulturmarxismus, Evel. Jetzt hast du es gesagt, Mann, was ist das hier? Eine Million Wähler einer christlichen Partei wandern nach rechts ab, weil die Parteivorsitzende Nächstenliebe gelebt hat. Finde den Fehler. Nee, nicht die Parteivorsitzende hat Nächstenliebe gelebt, sondern die Parteivorsitzende hat alle anderen gezwungenermaßen Nächstenliebe zu leben. Aber dabei weiß doch jeder, dass Liebe nur dann Sinn macht, wenn sie freiwillig geschenkt. Nee, das stimmt ja gar nicht. Die muss organisiert werden, am besten generalstabsmäßig. Kübra, hast du den Riss gegessen? Nächstenliebe in der Kolchose, ne? Solange Rassisten, die Angst vor Flüchtlingen haben, mehr Aufmerksamkeit bekommen als Migranten, die Angst vor Nazis haben, läuft was falsch. Bei Maybrit Illner war von 2016 an, waren ungefähr 400 Gäste in der Sendung, wovon 11 Leute von der AfD waren. So viel zum, oh mein Gott, die machen Wahlkampf für die AfD. Ja, zu viel Aufmerksamkeit. Und auch zu implizieren, es hätten nur Rassisten Angst vor Flüchtlingen, finde ich auch ein bisschen frech, aber das, ja. Ne? Macht euch keine Sorgen wegen der AfD. Die kommenden kulturkritischen Texte zu Wolfenstein 2 werden die politische Lage bestimmt wenden. Empörung über das Wort Neger bestimmt auch. Was weiß jetzt gar nicht, warum der Artikel da so zwischendrin ist. Oder der Tweet vom Schauder, weil das war ja doch eigentlich ziemlich klar als Satire erkennbar. Ja, aber jetzt wird's gelöscht. It's the game. Ach ja, liebe Freunde, heute ist ein trauriger Tag für unser Land. Noch schlimmer, auch in unserer schönen Ortschaft haben fast 10% AfD gewählt. Wir als Junggesellschaft positionieren uns klar gegen diese Partei und gegen alle deren Wähler. Wir stehen für Toleranz, Weltoffenheit, Solidarität und Demokratie. Außer gegen AfD. Also sollten Toleranz und Demokratie sind dann schon mal falsch benutzt, da müssen wir 2 Punkte abziehen. Weltoffenheit eigentlich ja auch so gesehen und Solidarität dann ja auch. Also eigentlich ist alles falsch dran. Sollten unter unseren Freunden hier tatsächlich auch AfD-Wähler sein, bitten wir euch, uns eure Like umgehend zu entziehen und dazu noch unser Dorf zu verlassen. Ja, Leute, wisst ihr Bescheid. Groß La Ferde ist weltoffen. Also geht am besten alle dahin. Ja. Also hier, Tiki-Fahne in die Hand und ab geht die Post. Oh nein, nicht Elliot Tender. 13% AfD sind für verfickte Liberalos vielleicht einfache Meinungssache, aber für Marginalisierte ist das eine Überlebensfrage. Ist Margarine nicht irgendwie so eine Art Butter? Marginalisierte. Ach ja. Wilstruff. Ist das so, wo, wie Lass Miranda denn Sevilla oder was? Bestimmt. Wilstruff? Ist das eine Frage? 13.900 Einwohner, 10 Asylbewerber, 36% AfD. Eine Kleinstadt im beschaulichen Speckgürtel von Dresden. Asylbewerber sieht man hier selten bis gar nicht. Trotzdem hat jeder Dritte die AfD gewählt. Warum? Warum? Vielleicht, da ich weiß nicht. Intelligente Antwort drauf gehabt, nämlich weil die Internet, Fernsehen und Radio haben. Ja, ne? Ach, 78% haben keine Nazis gewählt. Schön, dann haben wir ja geklärt, dass ihr euch alle zurücklehnen könnt. Deutschland, wie wir es kennen. Auf so eine Scheiße muss man erstmal kommen. Rechte in den Bundestag wählen und direkt Not all Germans brüllen. Wow, wow. Frau Banaschuk möchte wahrscheinlich, dass wir sie mit der polnischen Politik in einen Sack stecken und draufhauen, nehme ich an, wenn sie das so dran festmacht an Germans und Deutsche und was weiß ich. Ja. Unglaublich nicht. Es geht noch weiter. Oh ja, es war ein Fehler, Dresden wieder aufzubauen. All die kuscheligen Pegida-Versteher, Merkel, Nazis tätscheln macht, Nazis groß. Jutta Dittfurt, meine Damen. Oh, und unser Lieblingsvorzeige aus Auswanderer, Migrant, Flüchtling. Ich dachte, ich wäre das. Was denn anderen jetzt? Ach ja. Ja, du bist ja nicht so marginalisiert wie der Haslein halt. Ja. Höre, ich solle Ostdeutsche ernst nehmen. Ihr kommt 1990 mit einem Trabi angeknattert und wählt heute AfD. Wie soll ich euch ernst nehmen? Das hört sich verdammt nochmal an, als wären ein paar Sicherungen durchgebrannt, weil was hat das eine mit dem anderen zu tun? Die Linke wiederum. Die Leute sind so antikommunistisch. Es ist krass. Überall Leute, Medien, potenzielle Koalitionspartner. Alle sind so antikommunistisch. Es liegt vielleicht daran, dass es Menschen gibt, die wissen, was Gulags sind. Aber ich weiß nicht. So. Keine Ahnung. Kommunismus ist organisierte Liebe. Gulag ist doch diese türkische Limonade, oder? Aber Hände weg von Nordkorea, ja? Gut. Strafanzeige gestellt. Harze Linke bedrohte AfD-Abgeordneten Kiesling. Nach Schluss der Plenarsitzung vom 27. September 2017 befanden sich die AfD-Abgeordneten Olaf Kiesling und Stefan Möller auf dem Weg von Plenarsaal zum Abgeordnetendienstgebäude. Im Verbindungsgang beschimpfte der linke Abgeordnete Stefan Harzer die beiden als Nazis, Faschistenpack, Dreckfressen. Kann es eigentlich einen passenderen Namen für einen Linksabgeordneten als Harzer geben? Zusätzlich drohte er Kiesling mit: Halt deine Fresse, ich hau dir gleich aufs Maul. Weil Kiesling ihm gebeten hatte, sich an die Umgangsform eines Landtags zu halten. Nein. Warum ist das Satire? Warum? Das ist Realsatire, ne? Das kann nicht sein. Alter, dieses Grüße mit SZ, ey. Ach ja. Ja, das spricht ja wohl für sich hier. Ja. Ja. Immerhin ist es eine amerikanische Maschine, also es ist nicht Bomber Harris, also nur halb so schlimm. Wagenknecht ist eine harte Populistin, fantasiert von Gastrecht, fordert Obergrenzen für Geflüchtete, Arbeit zuerst für Deutsche. Rechtspopulistin. Durch solche Aussagen verharmlost du Trump und die AfD. Ja, genau. Ja. Das ist so, ich glaube, die, das sind so wie Affen mit Schreibmaschinen. Die tippen einfach drauf los und schauen, was dabei rauskommt. Wer ist Henrik Eder, Enderlein? Wer ist das? Keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall vertritt er die Meinung, dass es wird hier, warte, was war da oben, warte. Professor für politische Ökonomie, Hertie School of Governance. Ah, okay, auf jeden Fall vertritt er die Position, dass es wird viel leichter sein, 1 Million Flüchtlinge in unser Land zu integrieren, als 85 Neonazis in die parlamentarische Demokratie. Ja, ne, vor allem, weil sie freiwillig selbst sich zur Wahl aufgestellt haben, du... Oh. Bitte. Mit der Jutta. Ja, das tut mir leid. Doppeljutta. Ja, ja. Tschechien, wie wär's? Wir nehmen euren Atommüll, ihr nehmt Sachsen. Ja, ne? Der Direktor ja, Medien und Kommunikation vom Erzbistum Köln. Weißt du, wir brauchen eigentlich gar keine Zensur. Wir können einfach Leute so sich schämen lassen, öffentlich, ja, über ihre eigenen Aussagen. Wir nehmen euren Atommüll und ihr nehmt das Erzbistum Köln. Hasnain Kasim. Höre, ich solle Ostdeutsche ernst nehmen. Ja, das hatten wir doch schon gehabt, Mann. Das ist der Abel hat Doppelte. Die musst du mit anderen Kindern tauschen, Abel, damit du die Rares kriegst. Das ist Doppel-Hate-Speech, Mann, Abel. Fuck the anthem, fuck the pledge, burn the flag, abolish the state. 7076 will commence again. Hass ihm schon wieder, dreimal. Ja, ich war sehr müde und betrunken, als ich das, die Galerie gemacht habe. Es tut mir ja leid, einmal mit Profis. Nicht jeder, der die AfD wählt, ist ein Nazi. Doch! Selber! Hasnain heißt Hasnain. Hasnain, genau. Ja, meine lieben Ossis, die ihr diese Menschenfeinde gewählt habt, fickt euch. Ja, sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Man soll, so Speech und so. Man soll so eine Show machen, bei der man so die Eltern von solchen Leuten hinsetzt und ihnen dann so diese Tweets zeigt, was ihre Kinder so veröffentlichen. So, und dann die Kinder einladen, damit die Eltern ihre Kinder damit konfrontieren. Das wäre sehr unterhaltsam. Da könnte man aber, weißt du, ich möchte nicht an der Schlagzeile Familie Banaschuk begeht Selbstmord schuld sein. So heißt wahrscheinlich dann Frau Witzoriks neues Buch. Das heißt dann wahrscheinlich, fickt euch für einen Feminismus von morgen. Guten Morgen. Haben heute Morgen eine Person aus meinem Leben entfernt, die ich 18 Jahre lang meinen Freund nannte. Er hat AfD gewählt. Ja, also die Leute kastrieren sich schon selbst, genauso wie das religiöse Leute machen würden, machen die das aber hier aus politischen Gründen. Das ist toll. Und das ist halt, also das ist auch ein neues Gewächs, dieses, meine Freunde dürfen nicht das wählen, was ich nicht mag. Also bei mir war das immer so, auch schon von Jugendbeinen an, dass man irgendwie mit jedem ausgekommen ist. Und wenn man wusste, dass man sich irgendwie politisch über Kreuz gelegt hat mit einem Freund, dann hat man mit dem sich auch die Ohren heiß diskutiert darüber. Aber man hat doch nicht denjenigen verdammt dafür, dass er eine andere Meinung hatte. Ja. Gerade fragt mich Facebook wie immer, was ich tue. In diesem Moment muss ich darauf reagieren. Ich tröste gerade meinen Sohn Noah, der bitterlich weint, weil er Angst hat um seine Freundin Imad und Kian. Er hat Angst, dass die AfD sie jagt. Bitte teilt das. Noah ist 7 und hat offensichtlich mehr verstanden als gute 13% derjenigen, die heute wählen waren. Weil wer hat also, ihm denn erzählt, dass die AfD seine Freunde jagt? Franziska Birge-Bugiel? Also, woher hat er das denn? Vielleicht aus deinem paranoiden Kopf? Also meine Tochter, die ist 7 Monate alt und die hat mich vorhin gefragt, Papa, tust du den Kulturmarxismus auch zerschmettern? Und ich habe gesagt, ja, für dich tue ich das. Bitte teilen. Ja, bitte teilen. Teilt das. Teile jetzt. Teilt das. Teile und herrsche. Teilt das. Der Ostdeutsche, speziell sächsische Mann, ist ein ernstes Problem. Mir kommt das Kotzen über meine sächsischen Landsmänner. Oh Mann. Ja, ist immer schön, wenn man Gruppen hat, die man zum Problem erklären kann. Ja. Ein Flüchtling aus Syrien sagte mir, tut mir leid, dass die AfD wegen uns so stark ist. Nein, Mir tut es leid. So sehr. Oh Mann, die Frau Chebli halt. Warum muss alles so dramatisch sein? Warum können sie nicht einfach wie Menschen sein? Warum müssen das irgendwie Karikaturen sein? Und bei uns ist seit Sonntag wieder 1933. Vielleicht wählt man ein Jahr, in dem die noch nicht an der Macht waren, um eine bessere Analogie zur Geschichte zu haben. Also vielleicht. Ja, das ist ja eh der Witz. Die gebärden sich alle, als hätte die AfD irgendwie die verfassungsgebende Zweidrittelmehrheit gerissen. Ne? Ja, also, weil 33, ich weiß nicht, dann mach doch bitte 28 oder 29, aber 33, wirklich, da 33? Die Leute hatten einfach schon vorher Angst vor AfD gehabt, dann ist die AfD irgendwie höher gekommen, als sie das wohl wollen würden, aber nicht so hoch, dass die AfD dann irgendwie Fackelumzüge veranstaltet hat vom Bundestag und dann haben sich die Leute überlegt, nee, weißt du was, haust du den Tweet trotzdem raus, so für die Likes, ne? Ach, Tugendfurie, Mann, ich sehe in den Innenstädten noch vereinzelt Deutsche. Ja, das stört mich auch. Ja, das stört mich an manchen Zuwanderern, diese abgefragte Undankbarkeit, dass sie hier ein Leben führen können, unverfolgt, frei und alles. Und dann kommen sie an und sagen, dass die Deutschen sie stören, Frau Strick. Ich ich verstehe ja schon, wenn sie das, die Politik hier kritisieren würde, aber es ist einfach die Nation, in der man selbst so lebt und wahrscheinlich auch ja einen Pass hat oder so, also selbst ein Teil von ist. Ja, also, nee. Ja, ich glaube, das Zitat ist von einem AfD-Politiker, der meint, es gibt in der Innenstadt nur noch vereinzelt Deutsche. Das ist nicht von einem AfD-Politiker, das ist im Zweifelsfall von mir. Ich lade jeden gerne ein, in Gießen mal mit mir eine Runde durch die Innenstadt zu drehen. Aber immerhin, ich habe niemanden gesehen, der sich auf der offenen Straße gegeißelt hat am Wochenende. Das war in anderen Städten Deutschlands ja wohl anders. Meldet euch bei uns entweder hier via PM oder per E-Mail an info@jetzt.de. Okay, und dann haben die hier da die Wahlergebnisse. Und wer von euch fühlt sich durch den Einzug der AfD in den Bundestag bedroht, verängstigt oder auch einfach nur sehr unwohl? Und zwar aufgrund seiner Religion, Hautfarbe, Sexualität, schreibt uns gerne via PM. Was ist jetzt? Okay, was ist jetzt? Warum ist das Jugendangebot jetzt von Süddeutsche. Okay, warum muss das jetzt so schlecht sein? Ja, und wissen wir nicht alle, dass eine Partei mit ihrem Einzug in den Bundestag auch gleich so eine bewaffnete Schlägertruppe stellen darf, die ihre Gegner zusammentreiben darf? Das war doch bisher nach jeder Wahl so. Also, ja. Ja, aber ich finde das halt ziemlich grauenvoll, also wie sie jetzt hier ankommen. Jetzt so, sagt uns eure Fifis, wir wollen sie sofort abdrucken. Journalismus 2017. Ja. Anstatt vielleicht auch den Auftrag wahrzunehmen, diesen ganzen Druck mal aus dem Kessel ein bisschen rauszulassen und als Medien verantwortungsvoll zu arbeiten, haben wir ja gesehen, wie der Spiegel und andere diese Woche dieses diffuse Angstgefühl von diesen Leuten noch genährt haben. Ja, genau. Warum ist da ein Xenomorph vor der deutschen Flagge? Hier spricht eine besorgte Bürgerin. Zentrales Thema der Wahlnacht war der Erfolg der AfD und die Sorgen ihrer Wähler. Über die Sorgen muslimischer, jüdischer und homosexueller Wähler sprach niemand. Weil da auch keiner jemand irgendwie Bock hat, über Muslime, Juden oder Homos zu reden, okay? Die werden komplett ignoriert und keiner hat Bock auf die. Es gibt überhaupt keine Ehe für alle, es gibt überhaupt keine muslimisch-freundlichen Umgänge, es gibt gar keine jüdisch-freundlichen Umgänge im Land, nö, nee, nein. Ja gut, also die Ehe für alle, da ist die AfD ja in jedem Fall schon mal dagegen, das muss man ja einfach mal so sagen. Ja, okay. Insofern gebe ich Ihnen den. Dass Sie sie nicht rückgängig machen würden? War das nicht sowas? Nee, die wollten noch Verfassungsbeschwerde einreichen, bis sie gemerkt haben, dass das nicht geht. Aber ja. Also wenn die AfD einfach nur für das Erhalten eines, also das zusätzliche Erhalten eines so einer traditionellen Familie wären, ja, und nichts gegen einfach mal nur die Homo-Ehe hätten, wäre ich da irgendwie schon okay mit denen. Aber dass sie das auch noch irgendwie so regressmäßig wegmachen wollen. Ja. Muslimische, die Sorgen muslimischer, es kommt darauf an, was für Sorgen das sind. Also wenn das die Sorgen sind, dass man seine Religion nicht anerkannt bekommt auf dem gleichen Punkt wie die Christen, dann sind das Sorgen, die Leute gerne haben sollen. Und wenn es Sorgen sind, nee, ich denke mal, die Sorgen der Muslime sind eher, warum gibt es so viele jüdische und homosexuelle Mitbürger? Ja, das kann, das wahrscheinlich auch. Drei Gruppen hier zu verquicken, finde ich ziemlich lächerlich. Nee, also, ja. Und was mit den jüdischen ist? Ich sag mal, also, von keiner Seite geht für jüdische oder homosexuelle weder so viel Gefahr aus wie von radikalen Muslimen. Ja. By the way, so ein Fun Fact, das wissen vielleicht nicht viele von euch, aber das jüdische Wikipedia, JewWiki, ja, hat auf ihrer Hauptseite, auf ihrer Startseite vor den Wahlen dazu aufgerufen, mit beiden Stimmen AfD zu wählen, okay? Also, so, das heißt, da gibt es auch schon Stimmen, die für die AfD gegangen sind aus dem Kreis. So, das ist, oh. ja toll. Der Imad Karim hat ja auch quasi zum Wählen der AfD aufgerufen. Hm. Ja. Deswegen war der kleine so Junge so traurig, weil es um Imad Karim ging, der abgeschoben werden soll. Wahrscheinlich. Und das hier ist Hasnain Kasim, ja, das ist jemand anderes. Das ist Hasya Kasim. Für Menschen mit Migrationshintergrund wird es übel. Wie kann man denn noch beschissenere Panikmache betreiben? Was soll denn übel werden? Ich meine, wie ich auch die Woche schon getwittert habe. Ich sehe draußen weder Hakenkreuzfahnen, noch ist alles schwarz-weiß, noch marschieren irgendwelche Schlägertrupps durch meine Straße. Was genau wird denn übel? Ja, also ich habe einen Bekannten auf der Arbeit habe ich gefragt, und was hast du gewählt? Dann hat er mich angeguckt. Ja, du weißt doch, ich darf nicht wählen, ich habe kein Pass hier. Aber wenn, dann hätte ich AfD gewählt. Da dachte ich mir dann auch, okay, du. Ja, ich keine Ahnung. Migrationshintergrund sagt nicht unbedingt irgendwas über AfD aus. Also, ja, keine Ahnung. Nö, ganz und gar nicht. Gerade zum Beispiel der Migrationshintergrund, der hier auch in der Runde vertreten ist, also die Russlanddeutschen haben ja, ein großer Teil von denen hat für die AfD gestimmt. Aber ist doch Putins fünfte Kolonne. Zu laut. Er hört alles. Nur 8% der Abgeordneten im neuen Bundestag haben einen Migrationshintergrund. Sogar die AfD-Fraktion ist vielfältiger als die Fraktion von CDU, CSU und FDP. Psi. Ja, aber die wird üble Folgen haben für ihre Mitglieder mit Migrationshintergrund, die AfD. Die werfen die sicher alle raus. Garantiert. Ja, auf jeden Fall, die Taz ist dazu übergegangen, die AfD in Braun darzustellen. Allerliebst. Ich bin dazu übergegangen, die Taz durch einen gequirlten Haufen Hundekacke darzustellen. Finde ich gut. Ja, ich spiele mal den Herrn Karek hier ab, aber ich verfremde den. Also nicht wundern, wenn die Stimme komisch klingt. Warum der Kampf gegen die AfD jetzt erst richtig beginnt. Ab heute gibt es keine Ausreden mehr. Es sitzen Rechtsradikale in unserem Parlament und jeder von uns muss sich fragen, wie er oder sie darauf reagiert. Es ist ein Matrix-Moment für unsere Gesellschaft und unsere Generation, die bisher von politischer Stabilität verwöhnt war. Rote oder blaue Pille? Eine Zukunft mit oder ohne die AfD? Will ich im Panikmodus bleiben oder echten Widerstand leisten? Und was bringt etwas? Also da würde mich mal interessieren, welche Pille er jetzt meint. Also, ja, spulen wir ein bisschen zurück. Ich glaube, er meint, mit blauer Pille meint er die AfD, mit roter meint er Widerstand. So, der sagt das so ziemlich genau und ruft ja zum Widerstand auf oder so. Oder unter anderem, er ist ja nicht für Widerstand. Als allererstes müssen wir genauer hinschauen. Nicht alle AfD-Wähler sind verblendete Neonazis. Viele von ihnen haben die Partei aus Enttäuschung, aus Protest und nicht aus Überzeugung gewählt. Ihnen müssen wir wieder erklären, warum Rechtsradikale wie Gauland oder Weidel völlig unerträglich sind. Dafür braucht keine Talkshow mehr einen Gauland. Wer meint, dass Millionen Tote im Weltkrieg Grund zu stolz sind, hat das Recht auf Dialog verwirkt. Genauso ächten müssen wir Trittbrettfahrer in Politik und Medien, die genauso wie die AfD mit der Angst vor wir müssen ihre Familien bis ins dritte Glied ausrotten, ihren Hof verbrennen, ihre Felder mit Salz bestreuen. Ja, identifizieren. Die Trittbrettfahrer in den Medien vor allem. Ja. Identifizieren, isolieren und ausschließen. Das müssen wir jetzt tun. Bist du so können wir in Anatolien denn sagen? Genau das ist auch mein Gesicht, wenn irgendwas passiert. So genau dieses Gesicht. Hat der Typ von letzt schon wieder ein Video Politik gemacht. Und Medien, die genauso wie die AfD. Der Angst vor Flüchtlingen. Mit der Angst vor Flüchtlingen und dem Islam. Und dem Islam spielen, weil das ja auch wieder alles irrational ist. Der Angst vor Kinder, ich habe euch jetzt dreimal gesagt, ihr sollt nicht mit der Angst vor dem Islam spielen. Aber ich will doch so gerne. Ist dein Gemüse da, auf? Lass die Fremdenfeindlichkeit liegen. Ist das Gemüse auf, sonst darfst du nicht mit der Fremdenfeindlichkeit spielen gehen. Aber das Stereotyp ist mein Förmchen. Spielen. Vor allem aber müssen wir selbstkritisch sein. Viel zu viel vom sogenannten Kampf gegen die AfD war linke Selbstvergewisserung, moralische Masturbation unserer Überlegenheit. Statt die Wahrheit. Moralische Masturbation unserer Überlegenheit. Also sag warte, mal, sagt ihr schon, dass sie überlegen sind und sie haben nur masturbiert? Oder? Ich meine, wie viel guckst du? Mal so eine Frage. Wer redet denn von seiner eigenen Überlegenheit? Wer bist du? Ein moralischer Herrenmensch oder was? Nein, ich glaube, dass der Typ Hahnerei betreibt. Und so guckt, so wie er gerade guckt, guckt er dann seiner Frau zu, wie sie durchgenudelt wird. Weißt du? Ah, okay. Weil nur wahrlich Intellektuelle, weißt du, die stehen auf Kackerei und weißt, weil er ja auch moralisch schon über. Erheblich hat abgehoben, sogar, ganz hat oben. Hat sogar ein Buch über solche Sachen geschrieben. Das hat er letztes Jahr vor dem Publikum vorgestellt. Also, Friedemann! Friedemann! Friedemann! Anzuschauen. Zum Beispiel, warum gehen in diesem Land immer noch ein Viertel der Menschen gar nicht zur Wahl? Warum laufen Menschen ausgerechnet von linken Parteien zur AfD über? Und ist die pauschale Beschimpfung der AfDler als Nazis vielleicht eher hilfreich für sie? Ja. Wir müssen einen negativen Wahlkampf gegen. Aber wir müssen ab jetzt einen negativen Wahlkampf gegen die AfD führen. Was wir früher nicht getan haben. Ich verstehe das irgendwie nicht. Mir ist so ein Trend aufgefallen bei allen Leuten, die so von links kommen, ja. Die reden mit Leuten, also mit ihren Zuschauern, so wie mit Kindern. Das ist so sehr, sehr von oben herab und das ist wirklich echt nicht so notwendig. Ja. Sagt mir doch bitte genau, was eure Position ist, anstatt mir irgendwelche Fragen zu stellen, so rhetorisch. Das muss nicht sein. Ja, vor allen Dingen ab jetzt einen negativen Wahlkampf gegen die AfD führen, weil das, was wir bisher gemacht haben, war das ja nicht. Nein, gar nicht. Ja, genau. Und vor allen Dingen wir Medien, wir müssen jetzt einen negativen Wahlkampf führen. Ja, genau. Wie haben wir gelernt? Es ist Hate Speech, das kann man daran erkennen, dass es so eine Wir-gegen-die-Rhetorik hat, ne? Es ist auch so unglaublich ideenreich, weißt du? Bisher haben wir keinen negativen Wahlkampf gemacht und jetzt müssen wir das umso mehr machen. Was bedeutet das? Das ist so, vorher haben wir gesagt, das sind alles Nazis und jetzt sagen wir, die sind alle schlecht. Oder was bedeutet ein negativer Wahlkampf? Oder? Keine Ahnung. Noch rechter sein als die AfD. Aber bis gestern wart ihr Nazis, aber jetzt seid ihr echt noch nur noch mal schlimmer. Kann ich das dann auch abwählen, die Medienpartei? Gegen die AfD führen und uns damit gleichzeitig solidarisch mit ihren Opfern zeigen. Wir müssen klüger, warmherziger und cleverer werden. Opfer der wir müssen wieder AfD. Viel mehr zu dem werden, was wir vorgeben zu sein. Die bessere Alternative, die bessere Zukunft. Ja, ne? Müssen, anstatt einfach mal was zu machen. Einfach, wir müssen. Ich meine, das hätte mich nicht gewundert, wenn das jetzt von den Grünen oder der Linken gekommen wäre, aber von der Presseorgan finde ich das schon ein sehr merkwürdiges Statement, ganz ehrlich. Ja. Ach ja. Gastkommentar des Zentralrats der Muslime. Was wir im Umgang mit der AfD falsch gemacht haben. Die Rechtsextremisten werden immer noch unterschätzt. Auch der Zentralrat der Muslime hat strategische Fehler gemacht, schreibt ihr Vorsitzender hier. Was denn, in jeder Talkshow sitzen und ständig behaupten, der Islam sei total friedlich? War das der strategische Fehler, Herr Maisek? Nee, das war der nicht. Also Überraschung, Deutschland ist so rassistisch, schreibt der Mann. Es gibt den NSU und das hat uns ja gezeigt, wie rassistisch das ist. Und bla bla bla. Ja, aber das mit dem NSU, die vergessen doch da, wie gefährlich Autounfälle sind. Sterben doch viel mehr Leute an Autounfällen. Deswegen ja, kann man den NSU ja Blitz getroffen, als von einem Nazi erschossen zu werden. Jetzt hör doch mal, ja, lass doch mal die Kirche im Dorf. Ja, und es sind ja nur auch nicht Millionen, Hunderttausende von Nazis über die Grenzen zu uns gekommen, Herr Meiser. Ja, wenn man auch auf diesem Bild sieht, eure Sorgen sind Rassismus. So steht das hier im Prinzip auch drin. Und es gibt Deutschland hier, demobilisieren, die haben sie doch auch nicht mehr alle. Es gibt hier diese, also antimuslimischer Rassismus steht ja auch irgendwo drin. Da. Hm. Ja, also das ist so der Tenor von dem Kram. Also, ja, es ist so schlimm, wie es aussieht. Ne? Hatte der Maisiek nicht versprochen, dass er dafür sorgen will, dass die Muslime Deutschland verlassen, wenn die AfD in den Bundestag kommt? Das war auch so wahrscheinlich so ein Ding wie mit, wenn Trump an die Macht kommt, ziehen wir aus Amerika nach Kanada. Mhm. Ja, ja, aber ja, nicht ja. Nach Mexiko, sondern nach Kanada. Ja, ne? Aus Gründen, die man nur nachvollziehen kann, wenn man Mini-Bourgeoisie ist. Und, nee, das lernt man nur an den Privatschulen. Deswegen schickt die Schwese ihren Sohn ja da auch hin. Ja. Naja, in Mexiko ist einfach alles viel zu gut, deswegen will man da nicht rüber, weil man den anderen da was wegnimmt. Mexiko ist überhaupt nicht vielfältig. Was wollen die denn da? Ja, ständig nur Enchiladas, Tacos, Fajitas, das. Nirgendwo gibt es ein vernünftiges Schnitzel. Mein Bruder wählt die AfD. Wir müssen reden. Ja. Müssen wir das? Müssen wir das wirklich? Das ist auch so dieser, das ist halt auch, das ist so einer der Höhepunkte, dieser Fifi-Artikel. Und das Geilste ist, es kommt auch gar nicht so richtig rüber, ob der Bruder jetzt wirklich AfD gewählt hat. Also es ist nur der Verdacht und da muss man halt schon ein therapeutisches Gespräch mit dem Bruder suchen. Mein Bruder hat westliches Radio gehört. Wir müssen reden. Mein Bruder hat beim Juden eingekauft. Wir müssen reden. Mein Bruder hat einen Schnitzel gegessen. Wir müssen reden. Mein Bruder weiß, wie man Deutsch schreibt. Wir müssen reden. Meine Schwester trägt kein Kopftuch. Wir müssen steinigen, ja. Oh Gott. Ja, ne? Eine junge SPD-Initiative plant die Revolution von unten. Das ist schon, die reden hier so offen. Weißt du, die Augen aus. Damit es auch mehr authentisch ist, wollen sie auf 10% runter, damit es dann auch mehr nach unten aussieht. Also die reden so oft von Revolution, das ist schon irgendwie kulturelle Aneignung. Das ist so. Die SPD plus, aber ich glaube, bei der Polung, da wird es eher abstoßend. Also. Naja, aber in SPD plus können sie vielleicht endlich wieder vernünftig Klassen konstruieren und so. Ja, SPD plus, ne? Das ist so basiert auf SPD, aber noch eins drauf. Und dann kommt SPD sharp. Ja. aber warum plus? Weil Doppelplus in der Programmiersprache wäre das so plus 1 draufrechnen auf die Variable. Das ist sozusagen die nächste Version ist. Das Lustige ist, wenn das plus rechts davon steht, wird die Variable, in dem Fall SPD, so übernommen, wie sie vorher war und erst bei der zweiten Iteration 1 danach quasi hochgerechnet. Das heißt, ja, das ist nicht ganz richtig, aber das führt hier zu weit. Ja. Aber was ist SPD Plus und wie unterscheidet sich das von SPD plus? SPD ja, plus guck doch. Wir sind direkt bei plus angelangt, weil es noch progressiver ist. Ja, SPD plus will die Partei vielfältiger und durchlässiger machen. In der ist es ja. SPD plus minus. Und was dabei rauskommt, weißt du eh erst, wenn du die Partei kompiliert hast. Ja, genau. Aber ich glaube, also ich würde da direkt eine Warnung werfen. Ich denke, da wird es jede Menge Logical Errors geben. Und so. Ja, also ja, eine Klassengesellschaft also wollen sie ja vermeiden. Jetzt mal ernst werden. Also, wenn man jetzt nur nach diesem Artikel in der Süddeutschen geht, dann würde ich sogar noch nicht mal sagen, dass das so crazy ist. Weil was die Dame eigentlich meint, ist, dass man irgendwie Also ich kann jetzt zwar auch sagen, dass das wahrscheinlich nicht angenommen werden wird, aber sie meint halt, dass es gut wäre, wenn man halt die ganzen Leute alle vernetzen kann und dann gucken kann, irgendwie wer Ahnung von welchen Themen irgendwie hat, deutschlandübergreifend. Und das sind alles so Sachen, die in der Piratenpartei, wo ich schon gewesen bin, versucht wurden und naja, auf jeden Fall dazu geführt haben, dass sich so ein paar Ideologen halt gefunden haben. Und jetzt in der FDP, wo ich bin, auch probiert wurden, da glaube ich nicht so dazu geführt haben, dass sich so viele Ideologen gefunden haben, aber es wird auch ganz furchtbar angenommen. Also dieses FDP-Tool, das wird halt nicht viel benutzt, aber das gibt's halt auch, wenn man dann da irgendwie so ein eigenes soziales Netzwerk quasi parteiintern hat, wo die Leute sich dann unter verschiedenen Themen dann irgendwie austauschen können und die Wahlprogramme gibt es da halt auch zum Kommentieren und so. Und sowas halt eben in der SPD, wenn es das da noch nicht gibt, ist ja durchaus zu begrüßen. Aber wenn du dann halt auf diese Seite hier gehst, dann kriegst du hier halt Online-Partizipation als erstes und dann gibt es halt hier dann vielfältiger und mehr Frauen und so ein Kram. Ne? Gibt es ja auch so viel Gejammer drüber, dass der neue Deutsche Bundestag weniger Frauen hat als der letzte prozentual. Ach, dann, das, ja, sollen sich halt mehr zur Wahl stellen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und der Witz ist, wenn die Grünen und die SPD nicht darauf pochen würden, auf diese Quoten für die Listen und so, dann wären es noch weniger, weil die nämlich von selber keinen Bock haben. Und das wird sich auch nicht ändern. Wir wollen nicht, dass hatte die nicht Tage nur Akademikerinnen und Akademiker politische Debatten und Strukturen gestalten, sondern auch Menschen ohne akademischen Abschluss ihren Beitrag und Sichtweisen einbringen können und sich als wichtigen Teil der Partei verstehen. Nun, aber, ja, das ist so, man muss da auch eine gewisse Expertise haben oder sollte als Politiker. Klar kann die auch jemand haben, der kein Akademiker ist oder so, aber natürlich tendiert sicherlich das eher in die Richtung. Ja, vor allen Dingen, das gibt es auch alles. Also ich kann mich noch erinnern, als ich noch ehrenamtlich mit Leuten aus dem Gesundheitswesen viel zu tun hatte, das war, glaube ich, bei dem 2009er Bundestag, da ist ein Rettungsassistent in den Bundestag gewählt worden und sowas. Also es ist jetzt nicht so, dass da nur irgendwie Leute mit Studienabschluss oder Doktoren oder so sitzen. Ist aber auch gut, falls jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, die Kühnast mal zu stark hyperventiliert bei einer Rede und gerettet werden muss. Übrigens für die CDU, ne? Also ich hatte die Tage auch einen Artikel gelesen, wo eruiert worden ist, dass seitdem die SPD eine Frauenquote hat, also innerhalb der Partei, dass seitdem der Partei die Frauen weglaufen. Also was mir an der Seite sehr gefällt, ist dieses kleine Icon, warte, noch nicht wegklicken. Das ist das alle entscheiden mit Ding, ja. Alle entscheiden mit. Da, wenn man da sich das kleine Icon anschaut, das ist dann so ein Hammer mit so einem Schraubenschlüssel. Das ist so Arbeiter und Kolchosen, so vereinigt euch. Ja, das ist, war nur herrlich. Ja, aber zu dem, was du gesagt hast, Abel, würdest du dich denn vertreten fühlen von Nahles und Schwesig und wie sie alle heißen? Kommt drauf an, wenn ich Deutschland zugrunde richten wollen würde, dann wahrscheinlich schon ja, aber da ich das nicht will, wahrscheinlich nicht. Oh, Ewe, jetzt wisst ihr was? Leute, ich habe die Lösung. Okay, wenn Menschen sich vertreten sehen wollen in der Politik, dann müssen wir eigentlich nichts weitermachen, als einfach einen Spiegel hinzustellen. Das ist eine tolle Lösung, OPEX. Auf einen Sessel im Bundestag kommt ein Spiegel. Ja, das ist so für alle Nicht-Repräsentierten. Da guckst du rein und dann hörst du zuerst so, wer ist der Wichtigste im ganzen Land? Und dann darfst du in den Spiegel gucken. Ja. Du weißt aber schon, dass die Spiegeltechnologie halt auf weiße Haut ausgelegt ist und damit inhärent rassistisch. Oh nein. Hier aber das, was ich gerade geschwätzt habe von der Frauenquote und der SPD, das ist der Artikel, den meinte ich. So, da wird halt sich angeschaut, dass halt der Frauenanteil halt runtergegangen ist mit der Quote, die man eingeführt hat, dass man die für 25 Jahre einführen wollte, um halt mehr Frauen hochzuhieven und dass am Endeffekt halt dann irgendwie Frauen weggelaufen sind und inkompetente Frauen hochgekommen sind und dass das halt irgendwie alles keinen Hand und Fuß hat. Aber das ist auch ein generelles Problem, wenn ihr euch zum Beispiel die Verkaufszahlen von Büchern anguckt, dann seht ihr, dass Bücher wie Politik und Zeitgeschehen bei Frauen nicht ganz dann so beliebt sind. Ja. Und wenn du dir dann anguckst, dass das Verhältnis von wie viel Männer Politikbücher kaufen und Frauen Politikbücher kaufen, wenn du siehst, dass das Verhältnis dazwischen in etwa dasselbe ist, wie viele Frauen in den Bundesrat. Aber das liegt doch daran, dass das Mädchen halt kriegen Prinzessin Lilifee und Jungs kriegen irgendwie Gesamtausgabe Herbert Wehner Bundestagsreden zum Geburtstag. Wie sollen sich da ein Interesse entwickeln? Ja, das stimmt allerdings. Genau. Was ich interessant fand, war, dass sie das nur für 25 Jahre eingeführt haben. Und ich glaube, das steht hier auch in dem Artikel. Das liegt daran, dass das nämlich eigentlich ein demokratisch bedenkliches Instrument ist, so eine Quote. Genau. Und was ich auch interessant fand, war, dass quasi nur Männer dafür geworben haben, dass das gemacht wird. Und dass es jetzt quasi Ewigkeitsrecht hat, weil halt in diesen ganzen Gremien jetzt mindestens 50% Frauen sitzen und die das halt verteidigen. Ja, ne, cool. Radikale Linke nach der Wahl. Wir werden die AfD jagen. Ja, ne, übernehmen wir doch einfach die Rhetorik der AfD für uns. Was kann schon schief gehen? Ich finde es auch total gut und wichtig, dass wir uns nicht unbedingt über Policies unterhalten und über Möglichkeiten, den Staat und Deutschland zu gestalten, sondern dass wir semantische Kriegsführung innerhalb der Zeitungen betreiben, wo wir den Leuten ganz genau drauf gucken, welches Wort sie verwendet haben. Das finde ich total wichtig, weil wenn du zum Beispiel über Armut schreiben würdest oder über Kriminalität oder sowas oder Staatsverschuldung oder Zukunftsfragen wie Industrie 4.0, das wäre schädlich. Aber Semantik, das ist richtig. Ja, du darfst aber nicht vergessen, halt auch die richtigen Kategorien zu nutzen. Dabei, ne, Abel? Du musst die Kategorien vernünftig nutzen. Also bei dem einen ist es zum Beispiel dann Hass und bei dem anderen ist es, wir wissen ja, was der für eine ist. Ne? Die sagt schon mal was, das meint die halt dann so, ne, übertragenen Sinne. Das finde ich so lächerlich, wie sich die Medien da winden. Das ist nicht vergleichbar, was der Gauland und die Nahles gesagt haben. Das ist nicht vergleichbar. Doch, es ist beides schlechter Stil. Können wir uns darauf einigen? Dafür gibt es aber weder Schläge, noch irgendwie müssen sie 3 Minuten draußen stehen vor Plenarsaal. Also Abel, würdest du sagen, du bist für antisemantische Kriegsführung? Genau. Antisemantische Kriegsführung. Ja, Was sagt denn die kleine dicke Frau, was die interventionistische Linke jetzt machen wird? Mimi. Ja. Ich habe geheult. Habe ich geheult. Nicht aus Schock, sondern aus Betroffenheit. Mir war klar, dass die AfD den Bundestag einziehen wird. Davor haben wir ja lang genug gewarnt. Aber es macht trotzdem betroffen, wenn eine faschistische Partei wie die AfD zum Beispiel den zankstärksten Kraft wird. Gerade weil meine Familie wegen ihrer jüdischen Abstammung von den Nazis in die Vereinigten Staaten fliehen musste. Hä? Ich meine, schön, dass du die Karte spielst, aber was hat das mit der AfD zu tun? Ich habe von der AfD bisher nicht einen Mucks in Richtung irgendwie sie den Leuten ihre Schenkel wegnehmen oder sowas gehört. Wie kommst du darauf, Mädchen? Machst du in deinem Kopf schon so komische Verbindungen, die außer dir keiner sieht, hier so wie in A Beautiful Mind oder was? Ja, aber du hast hörst du schon die Stiefel auf der Straße, oder was? Ja, aber hast du nicht gesehen, wie viele Leute Gauland Bordstein fressen gelassen hat? Komm. Der Typ, der das Interview da führt, das ist jedenfalls der, der letztens in der FAZ den hier von Genderama da irgendwie hingestellt hat als Nazi. Ach, so. Der war das, der Sebastian. Genau. Und warum kommen die alle immer zusammen? Ey, was ist das für... Warum? Also die betreiben einfach so intellektuellen Inzest und oh Mann, ey. Wie in der linken Bewegung der Typ, ist Zeit... Bitte. Nein, warte, der Typ, der Genderama runtermetzelt, der tut jetzt die interventionistische Linke befragen. Und das ist guter Journalismus der FAZ. Aus Gründen. Selbst bei der FAZ. Mich erinnert das alles mit Schrecken an die Geschichte meiner Familie über den frühen Faschismus. Meine 99 Jahre alte Oma hat mich heute angeschaut und gesagt, ich kann nicht hören, Junge. Und das hat mich voll erinnert so an die Nazi-Zeit. Das war voll schlimm. Und bitte, ich bin in den 80er Jahren groß geworden. Da war die CDU noch da, wo die AfD heute ist. Und ich habe mich zu keiner Zeit wie im Dritten Reich gefühlt. Und es sind auch keine Juden verschwunden. Und also, ich weiß nicht, was die will. Ja. Mobilisierung. Deswegen beginnen wir jetzt schon mit der Mobilisierung für den Protest gegen den AfD-Bundesparteitag am 2. Dezember in Hannover. Aha. Ja, aber ja, was schön. Bringt das denn? Das wusste ich noch gar nicht. Das wird ja schön. Ich hoffe auf eine Erneuerung des zivilgesellschaftlichen Engagements wie noch mehr. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, zivilgesellschaftliches Engagement. Beim Bierlikte Kulturfestival war ich dabei, als sie mit Trillerpfeifen auf der Bühne den Auftritt eines AfD-Politikers verhindert haben. Schöne Antidemokratin bist du. Ja, Intervention. Wir stören überall, wo man stören kann, Alter. Das macht mich traurig, wenn die so aggressiv sind. Das erinnert mich an früher. Das ist halt wirklich schon sowas richtig Asoziales, ey. Damit unterscheidet sich ihre Protestform aber nicht so sehr von der der AfD-Anhänger, die versuchen, Angela Merkel niederzuschreien. Ist Dialog da nicht zielführender? Es gibt genug Gründe, gegen Merkel zu protestieren, aber noch nicht wegen der Grenzöffnung, sondern wegen ihrer Schließung. Was? Jetzt soll ich die Frage nochmal stellen? Mit der AfD kann man nicht diskutieren. Haben sie es denn versucht? Die Talkshows haben den Rahmen des Sagbaren nach rechts verschoben. Die Positionen von Gauland sind faschistische Propaganda. Dem darf man kein Forum geben. Sag mal, ja, das funktioniert auch voll gut. Tun die jetzt wirklich in Berlin Meth ins Trinkwasser, oder? Wenn es nur Meth. Guck mal, die Aufklärung, ja, die war ja eigentlich darauf aufgebaut, dass man einfach mit Leuten redet und wenn sie einem nicht zustimmen, dann nimmt man ihnen die Plattform weg, ja. Das war doch genau der Punkt davon, ja. Ja, was sie halt meint, ist, dass, also in deren Hirn ist halt das darüber reden, wie viele Leute man jetzt aufnehmen sollte oder so, das ist halt schon rechte, keine Ahnung, alles nach rechts verschoben. Ja, aber genau diese Art und Weise, Politik von oben zu rechtfertigen, dass schon allein das Infragestellen und Diskutieren bereits als rechts verteufelt wird, ist doch mit der Grund, warum die AfD so stark ist. Du Nazi! Also, oh, fuck. Tja, bin ich mal gespannt, was da jetzt gleich als Antwort kommt. Nein, nein, alles ist super. Ja, Nazis sollten Angst haben. Allein dafür sollte die Frau eigentlich mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Was soll das denn? Es gibt bei uns kein Gesetz, das vorschreibt, dass man Leute mit einer bestimmten Meinung irgendwie vogelfrei macht, ächtet, wie es der andere gesagt hat. Das gibt es bei uns nicht. Wir organisieren keine brennenden Autos vor dem Parteitag. Und noch eine Lüge obendrauf. Die entzünden sich von selber. Ja, aus Solidarität. Die haben von brennenden Autos geredet. Ich habe keine Ahnung. Ich habe zwar kein Mitleid, wenn jemand die Karre eines AfDers beschädigt, aber wir rufen auch nicht dazu auf. Habt ihr dieses Ding von dem, hier, wie heißt der? Was der Rubin? Nee, oder nee, hier Crowder war es oder wer, ne? Der bei der Antifa und Undercover das Video gemacht hat in Amerika. Habt ihr das gesehen? Nö. Das war ganz lustig. Ja, wir haben hier die Messer, nimm du das Messer. Was so, du hast eine Schrotflinte. Ja, ja, ich habe eine abgesägte Schrotflinte und wir kriegen noch zwei AKs. Und ja, ja, ansonsten, wenn sie zu viele Schwierigkeiten machen, lockt sie hier zum Parkplatz, wo die Waffen sind, so ungefähr und so. Aber das ist. Die planen sowas nicht. Nee, nee. Mm-mm. Und dann haben sie dieses Material den einzelnen Pressevertretern da vor Ort direkt heiß angeboten, haben ihre Tarnung auffliegen lassen, haben gesagt, hier, guck mal, die reden über ihre Waffen, die reden darüber. Die Polizei hat sich dafür interessiert, hat die Leute festgenommen. Die Medien haben gesagt, ach ja, interessant, ich habe da drüben gerade jemand gesehen. Niemand wollte die Story nehmen. Ne? So viel dazu. Die Law and Order Fans und die AfD-Trolle gibt es sowieso. Oh Mann. Law and Order Fans, ist das jetzt auch schon irgendwie abwertend oder was? Leute, die sich für Gesetz und Ordnung einsetzen oder das gern hätten? Ja, Gesetze sind Form von weißer Überlegenheit und inhärent rassistisch. Also. Hat ja auch irgendeine Journalistin hat in den USA auch nach dem Hurricane gesagt, dass Looting, dass die Leute, die halt irgendwelche Läden ausgeräumt haben, das ist ja das Looting, also das Verbieten vom Looting, dass das White Supremacy ist. Man könnte ja umgedreht dann den Satz bilden, dass Looting einfach zu der Kultur der Menschen gehört, die nicht weiß sind. Aber das fällt also, denen dann irgendwie nicht auf. Hier, wir packen den Ausschnitt nachher in die Quellen rein. Die ersten 5 Minuten, die sind so staubtrocken von dem, was gesagt wird, dass es schon echt wehtut, sich das anzugucken, weil das so staubtrocken erzählt wird. Und dann fragt die Journalistin ein paar Mal merkwürdige Fragen und dann platzt dem Heini dann irgendwann der Kragen und dann redet er ein bisschen gegen die Presse. Aber ich fand den Ausbruch ganz schön. Also. Ja, ich hatte das auch gesehen. Das war nämlich auch auf dem YouTube-Kanal von Phoenix hochgeladen, aber das hatten sie wieder gelöscht. Auf jeden Fall kurze Zeit später. Aber ich hatte es noch gesehen. Und dann hatten sie noch einen anderen Ausschnitt, wo sie da die erste Fraktionssitzung von der AfD darüber berichtet haben. Und da stand einer im Bundestag halt von Phoenix und hatte das versucht, so irgendwie zu wiederzugeben mit dem Interview. Jetzt hier mit Herrn Pretzel, das ist ihm aber nicht ganz gelungen. Also es war so ein bisschen komisch. Weiß ich nicht, ob er nicht ganz richtig hingehört hat oder ob er das so ein bisschen verdrehen wollte, aber ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben. Das ist kein Ton. Nee, wollte ich jetzt auch nicht machen. Aber hier kannst du auch einfach nur erzählen, worum es geht. Ja, das war eine israelische Schriftstellerin und Journalistin und da ja in den Medien öfters mal über die AfD geredet worden ist, wie furchtbar das denn ist, dachte sie sich, sie geht jetzt einfach mal auf eine AfD-Wahlkampfparty und schaut sich dort um. Und die erste Person, mit der sie ins Gespräch gekommen ist, das war auch eine Jüdin dort vor Ort. Also. Und dann stand sie dort ohne Bier und dann kam irgendjemand zu ihr hin und meinte, wir feiern hier, wie kannst du hier nur ohne Bier stehen? Der Typ sagt zu ihr, dass sie schön ist, dass es schön ist, dass sie da sind und allgemein der Tenor von dem Video ist, dass halt der Typ zum Beispiel, der war Israel-Supporter und der Tenor ist halt, dass halt die Leute für Israel sind und dass sie halt auch für die AfD sind und dass sie dort Wahlkampfparty haben. Und die Schriftstellerin, die war dann am Ende irgendwie recht überrascht. So. Also der hatte dann hier Israeli-Flagge, Deutsch-Flagge am Revier und dann trifft sie dort halt. Ich weiß nicht, ist so einfach nur so, what the fuck. So, keine Ahnung. Schön auch die Sprechblase, wenn das Nazis waren, wo können Juden noch mehr davon treffen? Ja, weil ja auch dieses, einfach der Support für Israel ja auch schon im Mainstream immer eher negativ wie positiv behaftet ist. Das ist, glaube ich, dann auch für dich einfach mal cool, dorthin zu gehen und dann Leute zu hören, ja, go Israel. Aha. Also hier der Philipp, der Herr Amthor, zeigt mir echt, dass es noch wie früher ist. Die Leute, die mit denen keiner spielt, gehen zur Jungen Union. Und die sehen auch immer noch so aus wie früher. Ist der Hammer. Genau, wir haben jetzt die Zukunft der deutschen Politik. Otto Fricke war das, einer von denen, die schon mal im Parlament gewesen sind und der jetzt zurückkehrt mit der FDP, die doch mit einem sehr ordentlichen Ergebnis jetzt in dieser 19. Legislaturperiode wieder hier im Parlament vertreten sein wird. Und einer, der ganz von vorne anfängt, ganz neu ist, ist jetzt bei uns, nämlich Philipp Amthor aus der CDU-Fraktion. Sie sind gerade mal 24 Jahre alt, Sie sind der Jüngste derer, die ein Direktmandat gewonnen haben, haben Sie mir vorher auch schon verraten, Nachbarwahlkreis von Angela Merkel. Da ist man natürlich wahrscheinlich ein kleines bisschen stolz auch drauf. Was hat Sie auf die Idee gebracht, für den Bundestag zu kandidieren mit 24? Nun, also ich habe mich schon immer sehr eingesetzt für meine Heimat und es waren dann Parteifreunde, gerade ältere. Ein Amtsvorgänger, der 19 Jahre hier das Bundestagsmandat hatte, der gesagt hat, Mensch, das wäre doch mal was, wenn wir mit dir mit neuem Mut antreten. Und da habe ich gesagt, ja, das möchte ich, denn die AfD ist ein scharfer Konkurrent gewesen und ich bin stolz auf meine Region, dass wir mit gutem Ergebnis die AfD distanziert haben und den Wahlkreis gewonnen haben. Dann sagen Sie mal, wie Ihr Ergebnis war. Das weiß ich natürlich nicht auswendig. Ja, mein Ergebnis auswendig weiß ich ehrlicherweise auch noch nicht im ganzen Trubel. Ich glaube, es waren 31,2%, aber man hatte ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD prognostiziert. Letztlich haben wir sie um 8% distanziert und wir haben viele Gemeinden, leider mussten wir zur Landtagswahl 3 Direktmandate bei uns von der AfD hinnehmen. Da haben wir ganz viel wieder zurückgewonnen und das ist gut so. Was haben Sie denn bislang gemacht? Ja, ich habe in Vorpommern Jura studiert, bin dann noch Doktorand, arbeite hier in Berlin, in Greifswald, genau. Und habe hier in Berlin in einer kleineren, in einer größeren Anwaltskanzlei gearbeitet. Und ja, und eine ganze Menge Parteiarbeit habe ich schon gemacht. Ich bin damals mit 16 eingetreten als Landesschülersprecher, habe ich mich ein bisschen über Bildungspolitik geärgert und wollte was verändern. Das will ich heute auch noch. Ich frage es jetzt mal wirklich mit allem Respekt und auch mit einem Lachen im Gesicht. Sind Sie ein kleiner Streber? Naja, wenn Sie das sagen möchten, können Sie das gern tun. Ich glaube, was Schlechtes ist das nicht, wenn man sich auch engagiert einsetzt. Aber ich gehe zum Lachen nicht in den Keller, keine Sorge. Okay, dann setzen ja offenbar auch die Vorgängergeneration gewisse Hoffnungen auf Sie. Wie haben Sie sich jetzt schon mal Gedanken gemacht, in welchen Bereichen Sie sich engagieren wollen? Gibt es irgendwelche Vorlieben für welche Themen beispielsweise? Ja, also man muss natürlich sehen, da muss man sich als Neuer im Bundestag in so einer großen Fraktion zumal sowieso hinten anstellen. Sie kennen die Spielregeln gut. Es ist für mich so, Innenpolitik liegt mir sehr am Herzen und ich würde mich freuen, wenn ich mich im Innenausschuss einbringen könnte. Aber da müssen wir erst mal gucken, gibt viele Felder, auf denen viel zu beackern ist. Und wie soll es dann im Wahlkreis aussehen? Wo wollen Sie da? Wo sehen Sie da die Nöte oder die Bedürfnisse der Menschen? Ja, ein ganz wichtiges Thema ist dass die Frage der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, gerade zwischen Stadt und Land. Horst Seehofer und Angela Merkel waren beide bei mir, haben beide das besonders betont. Und da setze ich auch einen besonderen Schwerpunkt drauf, auf Strukturen und Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land. Große Aufgabe, ja, wie will er das erreichen? Werden Sie in die Mitte? Umgegraben und planiert oder wird auf dem Land werden mehr Wolkenkratzer gebaut? Ja, wie will er dann eine Gleichwertigkeit erreichen? Kannst du mal mit der U-Bahn ins Nachbardorf fahren? Ja. Der Typ triggert mich. Keine Ahnung, Alter. Er ist so geleckt, Mann, Alter. Der triggert mich. Ja, aber das habe ich ja gesagt. Das ist der typische. Ich bin mit 16 in die JU, nachdem Mutti mir das Kotelett abgenommen hat, wegen dem der Hund immer mit mir gespielt hat. Naja, auf jeden Fall, die Dame, die da jetzt gerade reingekommen ist, ist die Frau Schön. Die ist uns auch schon bekannt. Das ist die, die immer zu diesen ganzen Rechtsthemen geredet hat. Schön. Ja, wollte ich jetzt nicht noch abfahren. Ich glaube, wir haben genug. Ja, also ich meine, mit solchen Leuten ist Deutschlands politische Zukunft auf jeden Fall gesichert, wenn wir die Nazis in den Griff kriegen. Ja. Definitiv. Wenn wir die Nazis im Griff haben, dann wird auch das Dorf wie die Stadt. So, jetzt haben wir hier auch nochmal einen AfD-Ausschnitt, aber den habe ich jetzt nicht unbedingt ausgesucht, weil ich die AfD toll finde oder weil ich den Typ toll finde, sondern weil ich das eine fantastische Zwischenfrage finde. Also es geht in dieser Geschichte um die Sicherheit in Berlin und die Sicherheit auf den Straßen. Und es ging hier schon um die Riga und um den Görlitzer Park. Und dann kommt irgendwann jetzt eine Zwischenfrage. Und um die ging es mir eigentlich. Links außen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Schill-Hanek. Sehr gerne. Vielen Dank. Sagen Sie, Herr Abgeordneter Woldert, können Sie mir ganz kurz erklären, was der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, warum ich als Frau entgegen jeglicher statistischer Wahrscheinlichkeit, die insbesondere junge Männer bis zur Beendigung des 35. Lebensjahres als am stärksten von Kriminalität Betroffene sehen, mich nicht trauen sollte, Samstagnacht von der Warschauer Straße in die Revala zu gehen? Das ist doch fantastisch, oder? Liebe Frau Schill-Hanek, die ganze Zeit sind Frauen die Verfolgten, die von allem am meisten betroffen sind. Und sobald jemand von der AfD dieses Argument zu nutzen wagt, kommt sofort die Version, die wir schon die ganze Zeit irgendwie benutzen. So, aber alle Statistiken zeigen, dass Männer doch deutlich gefährdeter sind. Das ist schon eigentlich schon ziemlich ekelhaft, wenn du dir das überlegst, dass du mit den ganzen Feministen, wenn du dann Dialog hast, dass der Punkt immer klein geredet wird und dass man sich dann umdreht und das in die Diskussion einbringt, sobald es irgendwie der Sache genehm ist. Deswegen bin ich da auch nicht unbedingt so, ich weiß nicht, Dialog happy mit Feminismus, weil im Grunde sind die ganzen Positionen bekannt und die haben halt eine klare Agenda und jeder, der dann glaubt, ach, die sind nur ein bisschen fehlgeleitet, ja, das siehst doch. Hast du das Positionen genannt? Ja, Positionen. Es kommt noch eine zweite Zwischenfrage, aber so. Ja, aber ist ja egal, es ist so ähnlicher Tenor. Also ja, steht der sowieso dann auch in Quellen, wenn ihr es ganz sehen wollt. Aber ja, es ist, ich finde es unglaublich. Das von Abel. Ach, hätte jetzt keiner gedacht. Hypersonic Missile Non-Proliferation. Es gibt eine neue Generation an Raketen, die relativ schnell fliegen, so Mach 25. Und die Reaktionszeiten, so eine Rakete abzufangen, die verringern sich ja dann natürlich extrem. Und man hat dann einen gewissen Bedarf daran, dass es ein internationales Abkommen gibt, dass die Technologie nicht weiter verbreitet wird. Aktuell forscht Russland, China und die USA an den Waffen und richtige Abwehrsysteme dafür hat man bisher nicht. Und es ist eigentlich eine relativ große Entwicklung im Gleichgewicht auf der geopolitischen Bühne. Und das ist eine sehr schöne Nachricht, dass daran gearbeitet wird, dass man halt Non-Proliferation machen möchte, sodass es halt nicht weiter verbreitet wird. Und die Technologie selber kann halt das Sicherheitsgefüge international stark ändern, weil einfach das eine neue Klasse von Waffensystemen ist, die sehr viele Routinen, die bisher beim Militär Standard waren, halt über den Haufen wirft. Ja. Und irgendwann werden sie ein so großes Brett mit einem so großen Nagel dadurch bauen, dass sie ihren ganzen Planeten damit vernichten können. Genau. das ist eine relativ krasse Rede. Also, Soll ich die abspielen, oder? Ja, das ist zwar in Englisch, aber ich glaube, das werden unsere Zuschauer uns das eine Mal geben können. Israel, the occupying power, continues with its colonial policy and its daily violations. It continues to abuse, to arbitrarily detain, to carry out ethnic cleansing, steal land and natural resources, uproot trees, steal money, Israeli activity to Judaize Jerusalem, demolition of homes, confiscation of land and property, spoiling of natural resources. Racist violations perpetrated by Israel. Israel continues to commit various forms of human rights violations in Palestine. Israel, the occupying power, is advancing in its efforts of mass colonization and continued apartheid. Put an end to this colonialist regime. Apartheid, atrocities and massive destruction inflicted on the Palestinian people. War crimes, crimes against humanity, ethnic cleansing and state terror. Thank you, United Nations Watch. Shukran Sayyid Rais. I take the floor on behalf of the UN Watch. My name is Mus'ab Hassan Youssef. I grew up in Ramallah as a member of Hamas. I address the words to the Palestinian Authority, which claims to be the sole legitimate representative of the Palestinian people. I ask, where does your legitimacy come from? The Palestinian people did not elect you, and they did not appoint you to represent them. You are self-appointed. Your accountability is not to your own people. This is evidenced by your own total violation for their human rights. In fact, the Palestinian individual and their human development is the least of your concerns. You kidnap Palestinian students from campus and torture them in your jails. You torture your political rivals. The suffering of the Palestinian people is the outcome of your selfish political interest. You are the greatest enemy of the Palestinian people. If Israel did not exist, you would have no one to blame. Take responsibility for the outcome of your own actions. You fan the flames of conflict to maintain your abusive power. Finally, you use this platform to mislead the international community to mislead the Palestinian society to believe that Israel is responsible for the problem you create. Thank you. Ich fand die Ansprache schön. Der hatte was, ja, auf jeden Fall. Tja. Da wird es garantiert Krach gegeben haben hinterher bei der UN. Ja. Aber so schlimm ist doch das gar nicht alles in den muslimischen Ländern. Ja, das die dürfen war, doch bald Auto fahren. Das war auf jeden Fall der Tenor von diesen ganzen Artikeln so ein bisschen, ja. Das Ganze so von wegen, ne, hier Autofahren jetzt erlaubt. Es ist zwar schlimm, dass es so lange und vor allen Dingen auch hier Überschrift Gleichberechtigung, ne, aber die ganzen anderen Probleme in Saudi-Arabien, sowas wie, dass man dann nicht den Islam verlassen darf, dass man dann mit Todesstrafe zu rechnen hat oder so, davon wird überhaupt nicht geredet, obwohl es schon so wunderbar gleichberechtigt ist. Es ist vollkommen egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist, du darfst es alles nicht. Wir hatten doch letztens was mit PR-Beratung für Saudi-Arabien. Das ist wahrscheinlich auch hier von McKinsey oder irgend so jemand. Ey, mach doch das mit dem Autofahren, das bringt euch 38%. Wobei ich, um ehrlich zu sein, finde, dass zum Beispiel Leute nicht mehr verurteilen zum Tode wegen Zauberei auch irgendwie sowas wäre, wo sich Saudi-Arabien in ein positiveres Licht rücken könnte. Aber das weil ist Zauberer doch schon zu verurteilen, also... Aber betrifft denn das nur Frauen? Das betrifft doch nicht nur Frauen. Das ist doch quasi vollkommen egal. Das ist doch kein Menschenrechtsthema. Ja. Aber vielleicht könntest du die Millennials da mit so einer Harry Potter-Kampagne zum Mitmachen bewegen. Rettet Voldemort Dumbledings da. Er soll hingerichtet werden. Die Rohingya. Ja, der Artikel, der geht drauf ein, dass die Situation dort komplizierter ist, wie man sie derzeit in den Medien sieht und dass halt Saudi-Arabien und Pakistan halt vor Ort Einfluss ausüben und dass es halt eine längere Vorgeschichte zu dem Thema gibt. Und ja, der Artikel geht da ganz gut drauf ein. Also in dem Artikel auch keinen faktischen Fehler irgendwie finden können. Ja, das ist ja nach dem Rückzug der Rohingya hat man ja durchaus auch Massengräber von anderen Leuten gefunden, die da umgekommen sind. Also wer da wen irgendwie, das ist völlig undurchsichtig. Ja, du kannst halt auch einfach, wenn ein Dorf brennt und du das hochlädst ins Internet, du weißt ja nicht, wer hat es angezündet, waren das die eigenen, waren das Fremde, war das eine Minderheit in der Opposition etc. etc., das weißt du ja alles nicht. Also, so. Ja, hier die Statistik, wie sich unsere Schuldenquote verändert hat, so unter Mr. Austerity. Also unter dem Schäublinator. Erklär das doch mal, bitte. Da bei 19. Das ist das, was der Schäuble gemacht hat. Die anderen Zahlen, das sind andere Finanzminister. Und allgemein ist wenig Zinsen für Schuldenzahlen positiv. Und wir haben mal in 79 zum Beispiel über 10% gezahlt. Und wir haben zurzeit sogar also Minuszinsen, die wir zahlen auf Staatsanleihen, wobei halt wir zurzeit natürlich auch eine Geldschwemmenpolitik von der Zentralbank haben. Und allgemein rein wirtschaftlich gesehen ist das eine gute Entwicklung. Also, schön finde ich, wie man sehen kann, wie die Schuldenquote in den 80er Jahren nochmal so richtig nach oben gezuckt ist. Das war die Kohl-Regierung übrigens. Ja, hier drüber bin ich gestolpert. Die Leipziger Polizei entschuldigt sich. Die Pressemitteilung, was da drin stand in der Pressemitteilung, war ob es sich bei den Diebstahlshandlungen und Raubstraftaten um angemessene Begrüßungshandlungen gegenüber der Bevölkerung handelt, werden die Opfer mit Sicherheit zu verneinen wissen. Ja, war wohl jemand ein bisschen angepisst, wa? Ja. Von den Antänzern oder was da passiert ist. Die Pressemitteilung erfolgte im Wissen um die einseitige Wahrnehmung der Polizei, welche berufsbedingt fast ausschließlich mit negativen Aspekten des Flüchtlingszustroms befasst ist. Sie dient ausdrücklich nicht der Pauschalisierung und der Ausbildung, Bestärkung von Stereotypen. Nö, das machen die schon von ganz alleine, da brauchen wir die Polizei eigentlich nicht für. Ja, Katalanien, da passiert ja heute gar nichts. Also ganzen Videos, wo die, weiß nicht, wo der Polizei, Militärpolizei Leute zusammenschlägt, dass nichts passiert und das vorher im Internet weitergehen. Das hat nichts mit nichts zu tun, irgendwie Seitenmassiv aus dem Internet rausholen, dass die ESPs miteinander kooperieren, dass Google eine App rauslöscht aus dem Webstore, wo man die Wahllokale sehen kann, ist alles unbedenklich. Ich finde es wichtig, dass wir das NetzDG haben, weil dann könnte man, wenn jemand ein Referendum machen möchte, die Sachen gleich rauslöschen. Rechtsstaat wurde eingehalten. Lang lebe irgendwas. Ja. Ja, ich finde es auch also mit Gummigeschossen in Leute schießen, weil sie in einer Abstimmung teilnehmen können, wollen. Und wenn ich da noch lese hier in Twitter und so, ja, das ist ja Verfassungsbruch. Ja, und? Ich meine, lass sie doch abstimmen. Und dann muss man sich halt auf rechtlicher Ebene damit auseinandersetzen, ob das eine Gültigkeit hat oder nicht. Aber die Leute zusammenzuknüppeln und sie mit Gummigeschossen zu beschießen und hunderte Verletzte zu produzieren. Ja. Freue ich mich auf die Zukunft in Europa, ganz ehrlich. Vor allem, wenn es dann so ist, dass die grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Das läuft ja heute schon so, dass man die bayerische Polizei gerne mal für eine Demo holt oder die sächsische, ja, weil die irgendwo dann in Berlin oder so mehr draufknüppeln als die Berliner Polizei. Dann holt man dann halt die Italiener, wenn die Spanier aufmucken. Die sind noch skrupelloser als die Spanier selber zu den Katalanen. Ja. Oder die Sachsen. Oder die Sachsen, das sind ja eh die Schlimmsten. Die sollen sich ficken, habe ich gehört. Hat eine berühmte deutsche Expertin gesagt. Aber ich finde es auch krass, dass sie hier der Seite sogar schon das CSS abgestellt haben. Also, echt brutale Maßnahmen. Ja, ich weiß nicht, Katalanien. Natürlich kann sich nicht irgendwie jeder Furz unabhängig erklären, aber Katalanien ist halt auch nicht gerade klein. Und wir hatten doch eh diese Europasache im Kopf. Könnten da nicht auch kleinere Teile von Ländern Teil von Europa sein? Wäre das vielleicht die Lösung, dass wir da über die Region... War das nicht mal so ein Schlagwort, das Europa der Region? Ja. Aber das Schlagwort, das gibt es ja auch schon seit den 70ern. Also. IWF warnt vor Megaflüchtlingsstrom durch den Klimawandel. Ja, da kann ich endlich meine Cannabisplantage mit Flüchtlingsstrom betreiben. Das ist aber gut. Ja, ich weiß auch nicht, was so die Berichte zum Klimawandel sind ja zum Teil schon hart erschreckend. Hier gehen sie jetzt mehr noch eigentlich auf die ökonomischen Auswirkungen drauf ein und nennen nicht mal mehr die Anzahl an Flüchtlingen, die erwartet ist, aber auf jeden Fall ist halt Klimawandel wird auf jeden Fall mehr Flüchtlinge produzieren und man muss sich bis dahin irgendwie überlegen, wie man damit umgeht und ob man nicht irgendwie in den Steppen von Russland vielleicht Städte aus dem Boden stampfen will. Oder ja, halt. Ja, die Russen haben da sicher Bock drauf. Ja. Bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall ist halt nicht gut. So. Ja, aber, in Indien, wir hatten es ja letztes Mal schon, dass die Schweden so viel Geld wie für Flüchtlinge auf der ganzen Welt da war, für die Integration bei sich ausgegeben haben in den letzten Jahren. Also 2016 waren die Ausgaben innerhalb von Schweden für Flüchtlinge höher wie das Budget vom UNHCR. Dafür und außerdem wüssten wir doch auch alle, wenn wir um 10% für ein Jahr die Rüstung kürzen würden, könnten wir in Afrika so viele Städte bauen, dass du keine Löwen mehr siehst und keine Elefanten. Oder was es alles für Möglichkeiten gäbe. Aber worüber wird diskutiert? Hier Europa irgendwie zu einem Slum zu machen, in den jeder rein kann. Und da wir hier jetzt schon nicht genug Arbeit, Wohnraum etc. für die Leute haben, ist es eine Einwanderung ins staatlich subventionierte Elend, solange bis die Sozialversicherungen auch den Geist aufgeben. Und dann ist Ende Gelände. Dann wächst hier auch nichts mehr. Also... Das ist so irrsinnig alles. Und ja, gibt ja jetzt wieder Nachrichten, dass jetzt nach der Wahl wohl auch die Flüchtlingszahlen wieder steigen. Ist interessant, ne? Ja, der Lindner, der hat ja auch dem Macron Honig ums Maul geschmiert, jetzt die Tage. Ja, darüber möchte ich gar nicht. Also diese Macron-Rede, die macht mir richtig Angst. Wenn sie das durchziehen, haben wir hier ruckzuck die Vereinigten Polizeistaaten von Europa. Lindner meinte, Macron sei Godsend, also abgesandt von Gott. Also das in Bezug auf die Rede. Vor allem, glaube ich. Ja, hier Indien, UN und Pakistan. In Indien, das hatten wir ja auch schon mal vor, glaube ich, 8 Monaten oder so, dass Indien meinte, Pakistan exportiert Terrorismus. Und jetzt hat es Indien mal nochmal wiederholt vor der UN. Und ja, Kaschmir sieht halt irgendwie nicht so gut aus. Lange kann man das nicht mehr kaschieren, was in Kaschmir passiert. Ja, guck mal hin, du. Hm? Ja, aber der Witz ist doch auch wieder, aus welcher Richtung kommt denn der Terrorismus hier wieder? Pakistan. Ja, was ist Pakistan? Pakistan ist auch der Grund, warum in Afghanistan immer noch Truppen sein müssen, weil die ganze Zeit Mujahideen nachkommen, die in Pakistan ausgebildet werden. Mujahideen. Ja. Nee, also es ist doch nun mal auch wieder klar, das wird. Warum? Wie oft wollen wir uns das noch? Sind alle, was weiß ich, wie viel, 1 Milliarde Inder, sind das alles AfD-Wähler? Ja. Weil die Pakistan irgendwie für Terror-Exporteur halten? Ja. Das sagt doch der AfD-Wähler hier auf der Straße im Endeffekt auch, wenn er sagt, ja, ich fühle mich durch islamischen Terrorismus bedroht. Ja. Komisch. Ja, hier, EU wants tech firms to police the internet. Und Artikel ist generell Krebs, Alter. Und aber ganz unten kommt halt raus, dass man das deutsche Netz-TG europaweit implementieren möchte, wenn man sich denn hier, wenn gute Ergebnisse in Deutschland absehbar sind. Man wird sich das jetzt angucken. Also das Netz-TG, von dem Rechtsgutachter gesagt haben, es ist nicht mit Europa-Richtlinien konform. Das möchte man jetzt in ganz Europa. Yay. Ja, also man wartet erst noch auf Ergebnisse aus Deutschland heraus und dann will man das EU-weit implementieren. Wenn dann genug gelöscht worden ist, dann machen wir das überall. Mhm. Gute ja. Idee. Demokratie? Stark. Aber allgemein ist es ja auch schon so, dass die deutschen Empfindlichkeiten ja bereits das Internet im Umland in Europa beeinflussen. Also in Polen hast du ja ähnliche Filter wie in Deutschland. Also, so, keine Ahnung. Das ist, was weiß ich, Alter. Wir bekommen ja auch immer wieder zu hören, das Netz-DG ist nicht so schlimm und wir sollen mal nicht den Teufel an die Wand malen, es hat nichts mit Zensur zu tun und langsam habe ich die Leute echt komplett gefressen, die so einen Scheiß erzählen. Weil jetzt haben wir dann europaweit in Netz-DG. Ja, zynische Otaku. Also der syrische Otaku, das ist ein ganz schlimmer. Ja. Ich wünsche mir nichts mehr als ein EU-gesteuertes Wahrheitsministerium. Das habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. Ich hoffe, ich kriege es. Das ist auch geil. Hat er schnell noch 50 Leute ins Justizministerium reingeschleust, die wir jetzt bezahlen dürfen, damit sie uns zensieren. Ist das nicht klasse? Der Heiko wird mir immer sympathischer und er gehört ja glücklicherweise auch dem neuen Bundestag an. Das heißt, ich meine aber, dass diese Stellen schon in dem Gesetz drin standen. Die hatten ja da diese Auflistung. Naja, aber er hat sich schnell noch besetzt, bevor er gegangen ist, Chris. Also sitzen da halt auch Leute, von denen er möchte, dass sie da sitzen. Das machen Parteien doch generell so, dass sie dann nochmal hier ein bisschen aufstocken, da ein bisschen aufstocken. Gott, diese Tim und Struppi-Frisur. Das macht mich aggressiv! Ja, bleib ruhig. Ja, dieser Artikel hier auf jeden Fall, also kurzes Ding hier von Tichy und Novo wurde es auch veröffentlicht. Ist halt hier von diesem Herrn Görgen und der meint halt eben, appelliert hier an die FDP, dass sie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz dann jetzt auch kassieren soll, wenn es dann tatsächlich zu der Jamaika-Koalition kommt. Ja. Also was macht denn die Künast dann? Ja, die ist doch auch nicht mehr im Bundestag, Gesetz. Oder? Hatte die nicht ihren stimmt. Listenplatz verloren? Ja, und das war hier, Schatten. Irgendwie ist das hier nicht mit reingekommen und ich konnte es auch, wenn ich es so aufrufe, ist auch der Text irgendwie weg, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier ging es um diesen Herrn Görgen, der hier gerade das, was wir uns gerade angeguckt haben, geschrieben hat und der war wohl irgendwie so ein Wahlstratege. Der Artikel hier ist von 2002, also das ist schon eine Weile her. Und da ist er wohl irgendwie damit aufgefallen, dass er wohl irgendwelche polarisierenden Aussagen getroffen hat, um halt irgendwie, also quasi das, was man jetzt der AfD vorwirft, so ein bisschen. Dass er sich oder so Sachen wie das NetzDG muss auf jeden Fall gekippt werden. Dass er sich im Gespräch halten will, halt eben mit irgendwelchen polarisierenden Aussagen. Ja, das ist ein Tweet, den wohl Frau Künast gelöscht hat mittlerweile. Digital First, Bedenken Second, zeigt alte Denke der FDP. Als gäbe es kein Hate Speech, kein Cybercrime, Hauptsache der Schornstein raucht. Ja, die Künast hat doch auch beim NetzDG im Bundestag gesagt, dass man sich über die Gesinnungen der Verfassungsrichter und generell der Richter Gedanken machen sollte, wenn sie sich für Meinungsfreiheit und nicht ja für den Verbot von Hate Speech entscheiden. Wann war das? Zeigt die alte Denke der Grünen. Ja, im letzten Debatte hat sie das gesagt. Das muss ich Wort irgendwie Wort verschlafen haben. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass sie sich darüber aufgeregt hat, dass die Leute Political Correctness so was Schlimmes halten. Aber sie hat sich auch über die Richter aufgeregt, die eher für Meinungsfreiheit sich entscheiden, wie für, keine Ahnung, die totale Künast. Und der letzte Satz könnte ja auch viele Leute triggern, sage ich jetzt mal. Ne? Hauptsache, der Schornstein raucht. Ne? Meint ihr damit Hauptsache, der nächste Papst wird gewählt? Oder? Ich denke, ja, das könnte zum Beispiel Christen könnte das. Ne? Ja. Vom Kopf stoßen einfach. Muss ja nichts Schlimmes sein. Twitter räumt möglichen Missbrauch durch russische Bots ein. Oh nein, haben die missbraucht? Zeig mir, wo der Bot dich angefasst hat. Das ist so, Zoe Quinn hat es gemeldet. Etwa 200 Profile können zur Manipulation des US-Wahlkampfes genutzt worden sein, teilte Twitter mit. Zuvor hatte bereits Facebook 470 verdächtige Accounts gesperrt. 200 Profile haben die US-Wahl geschmissen. What the fuck? Finde ich auch krass. Ja, Alter. Also weißt du, so nach einem Jahr mit 200 Profilen ankommst und dann sagst, die Leute, die dahinter saßen, die waren so klug, dass sie mit 200 Leuten eine komplette Wahl beeinflusst haben. Also 10-dimensionales Schach gespielt und gewonnen. Ja. Alter. So, das ist das Beste, ja. Mit dem sie ankommen. Nach einem Jahr Hysterie über Russland, schlag mich tot. 200 Profile. Wow. Krass. Bei Facebook nochmal 470. Wow. Und dann hier, exclusive fake black activist accounts linked to Russian government, wo man dann Black Lives Matter geschillt hat, wo ich mir denke, ja, wenn das die Democrats machen, dann ist es gutes Schilling. Wenn das hier der Russe macht, dann ist das schlechtes Schilling. Wer sagt denn, dass nicht irgendwelche Black Lives Matter Leute einfach im Internet sich Leute gemietet haben praktisch, die ihnen Aktivismus-Bots machen? Die saßen dann halt nur mal in Russland. Ne? Was weiß ich? Also, es ist halt einfach so dünn von der Faktenlage. Es gab ja auch, es gab die Tage auch einen Tweet unter Gamergate, wo jemand meinte, ob man sich das nicht vorstellen könnte, dass Gamergate praktisch ein Probelauf für die russischen Bots war, die dann später die Wahl beeinflusst haben. Unironisch, ernsthaft. Ich meine, Gamergate waren ja auch nur 200 Leute. Ne? Verblüffend, dass die Zahlen so ähnlich sind. Das IQ-Herbstforum. Mein IQ erlebt auch seinen Herbst gerade, glaube ich. Ja, genau. Der Deutsche Journalistenverband. Die Initiative Qualität ist das, die sich hier mit Qualität gegen Lügen und Hass im Netz beschäftigt. Irgendwie werden die Titel von denen auch immer echt krasser einfach nur, mit Qualität gegen Lügen und Hass. Ja, im Netz. Diese Webseite ist auf jeden Fall heute auch die höchste Qualität. Heute machen es in Digitalisierung und sozialen Netzwerke leicht, Lügen und Hass an ein Millionenpublikum zu transportieren. So könnt ihr nicht über die Öffentlich-Rechtlichen reden, Leute. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist aber fies. mit Folgen für die gesellschaftliche Kommunikation und für das Vertrauen in die journalistische Arbeit. Ja, ja. Ab heute machen wir Wahlkampf gegen die AfD, sag ich dann. Glaubwürdigkeit der Medien, das habt ihr selber zu verantworten, indem ihr, ich meine, die Leute sind nicht so doof, wie ihr glaubt. Die meisten können unterscheiden zwischen, hier will mir gerade einer eine Meinung verkaufen und ich kriege hier gerade Fakten präsentiert. Stichwort zum Beispiel Haller-Studie, dass 70% der Presse 2015 rein positiv Hofberichterstattung für Merkel gemacht haben. Wissenschaftliche Studie, nicht irgendwie Lügenpresse, Anklang von irgendjemandem auf der Straße, sondern eine wissenschaftlich erarbeitete Studie, die sagt, 70% haben irgendwie ihrem Job sind sie nicht mehr gerecht geworden und haben nicht mehr kritisch, journalistisch irgendwie ihre Arbeit gemacht, sondern haben einfach nur das nachgeplappert, was die Regierung macht. So, ob jetzt für oder gegen Flüchtlinge ist, was auch immer, völlig egal, aber der Journalismus hat da versagt. So. Was ist denn das da rechts, das Dart Center in Europe für Journalisten, die über Gewalt berichten? Das Dart Center, die bewerfen die Leute da mit Pfeilen oder was? Wahrscheinlich. Auf jeden Fall, das ist das Programm hier von dem ganzen Spaß. Oh, spielen wir wieder das lustige Spiel, wen kennen wir alles? Genau, das lustige Spiel, wen kennen wir alles? Und zwar haben wir hier Korrektiv, ja, geht schon. Jutta Kramm. Das heißt, bin nix. Mario Sixtus, alte Socke. Der ist auch echt, der ist so unerträglich, der Mann. Die neuen deutschen Medienmacher. Und Dr. Andreas Vogel. Und der Kaiser ist auch da. Also, man können die mich nicht einfach einladen und ich sage ihnen, warum das eigentlich einfach nur generische Blasphemiegesetze sind und Leute sich weiterentwickeln müssten in einer Gesellschaft, die auf Freiheit basiert. Nee? Wollen die das nicht hören? Nein. Wollen die bestätigt werden in ihren Sorgen, damit sie einen Job haben? Ja. Oh, okay. Na gut. Hier hast du muslimischen Chirurg, der nach einem Terroranschlag in England meinte, dass er die Opfer gerne freuen würde, der dann attackiert worden ist mit einem Messer. Und aber irgendwie aus dem Artikel, ich bin ihn zwar auch nur überflogen, vielleicht habe ich es übersehen, aber in dem Artikel war nicht ersichtlich, von wem denn jetzt die Messerattacke ausging. Aber ich glaube, wenn es irgendwie ein Rechtsradikaler gewesen wäre, dann würde das wahrscheinlich in der Überschrift stehen. Er ist ins Al-Trinchim Islamic Center in Hail Cheshire gegangen, als es passiert ist. Könnte einen Hinweis drauf geben, was passiert ist. Oder wer es war. Ja, aber Glück gehabt, dass sie ihn nicht schwerer verletzt haben. Ja. Aber ja. Hier, Christy Winters schreibt über Sargon. Conference Speaker pictured with Neo-Nazi symbols. Oh mein Gott. Ich meine, die Christy, die tut ja auch in Sargon irgendwie stalken und irgendwie kann sie von ihm nicht ablassen. Und Carl Benjamin circled in red. Oh Mann. Hilfe. Flashing the okay hands. Oh Mann, das ist so krass, wie Meme-Magie manchmal wirken kann. Ja, und jetzt soll er am besten irgendwo rausgeworfen werden, oder was? Ja, die haben ja schon Wochen vorher probiert, ihn da auszuladen bei diesem Mississist Milwaukee, wo er da war. Das war aber, glaube ich, gestern. Ja, Moment, was? Also. Was ist das für eine Überschrift? Guggenheim Museum entfernt Video mit joggenden Hunden. Das ist doch Kulturmarxismus. Ja, auf jeden Fall. Und Millionen von Hunden haben aufgejault, als endlich die Unterdrückung durch das Video untersagt worden ist. Weil, weißt du, Tierschützer-Protest, weißt du, Tierschützer setzen sich ein, dass da irgendwelche Hunde, ja. Naja, gut, das ist wie mit Leuten, die die Rechte von virtuellen Frauen verteidigen. Ja. Aber gibt es dann irgendwie das Video zum Anschauen? Glaub, nee, das ist nur ein Foto von der Installation weiter unten. Das ist, also, ja. Ich würde gerne das Video sehen, weil ich mag Hunde. Das ist halt so, Es ist relativ, die laufen halt aufeinander zu und erreichen sich aber halt nie. Guck mal, Twitter hat einen Account abgeschaltet, weil der einen Moskito Todesdrohungen geschickt hat. So, weißt ja, du, über er hat Aikido geschrieben oder sowas und das hat der Algorithmus dann für eine Todesdrohung gehalten, dass da Moskito stand. Also machst du ein Bild von einem Moskito, sagst du, ich töte dich und dann bist du weg. Ja, also er wurde dafür gesperrt. Ja, aber der Blutsauger, der Moskito, für was steht der denn? Ja, das wissen wir doch alle. Der steht für die Eliten und die Banker und so. Und wofür steht das? Ja, der Japaner, der diesen Tweet abgesetzt hat, ist eindeutig Antisemit. Ja, habe ich nach Dr. Kahane soeben nachgewiesen. Ich finde die Icons ganz cool. Zum Teil, die sehen so voll männlich aus. Das mag ich. Ich finde die Gläser schön, die es bei Barnabys gibt. I kill you. Weltraumwaffenjump the shark. Russland und Amerika einigen sich zusammenzuarbeiten, um eine Weltraumstation um den Mond zu bauen. Ha! Geil. First Space Station. Ha! Deutsche Raumfahrt ab 1934. Ja? Das ist ein Körperball-Space-Programm. Ja, das Ding ist ja für, wenn du auf den Mars willst, brauchst du eine Tankstelle auf dem Mond, damit es einfacher wird, auf den Mars zu kommen. Und der Trump, der hat ja relativ früh schon eine Resolution verabschiedet, wo er Geld in das Raumfahrtprogramm pumpen möchte. Und jetzt gibt es ja ein Joint Venture, wo man eine Tankstelle auf dem Mond bauen möchte. Warte, willst du mir sagen, die wollen da Joints bauen auf dem Mond? Gras anbauen, ja. Mein gutes Steuergeld wird verschwendet für Amerika. Ja, und der Elon Musk soll es reißen, ja. Ja, der kann. Elon Musk will natürlich dasselbe, nur halt ohne den schädlichen Einfluss vom Staat, sondern privatwirtschaftliche denselben Scheiß. Sein Projekt heißt Big Fucking Rocket, was meiner Meinung nach schon ziemlich viel über das ernst zu nehmen irgendwie. Der Mann hat bisher, was hat er geschafft? Er hat bisher ein komplett defizitäres E-Auto gebaut. Ja, er hat noch ein Konzept vorgestellt. Er hat diesen Hyperloop da vorgestellt, genau. Der laut Thunderfoot und auch meiner... einfach jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß, das kann nicht funktionieren. Und jetzt wieder zum Mars und er hat diese wiederverwendbaren Raketen gebaut, wo keiner so genau weiß, was daran jetzt der riesige Bringer ist. Weil es ja nun mal eigentlich, also die Hülle der Rakete ist ja jetzt nicht so, nicht das Schwerste an der ganzen Geschichte. Aber gut, ungewöhnliches G20-Urteil. Richterin verschont Flaschenwerfer von Haftstrafe. Also das ist wirklich, wenn noch jemand fragt, warum die AfD so viele Stimmen bekommt, dann halt ihm das unter die Nase und dann ist das eigentlich relativ klar. Der hatte Stress mit seiner Freundin und hat sich dann unmaskiert unter die Leute drunter gestellt und hat Flaschen geworfen und da seine Sozialprognose sehr negativ ist, hat die Richterin ihm die Möglichkeit gegeben, sich um eine Aufenthaltsgenehmigung zu kümmern, bis er dann in seine Haftstrafe dann als Bewährung oder irgendwie so antritt. Nee, also eigentlich ist er ohne Bewährung verurteilt, aber die Richterin hat ihm die Möglichkeit eingeräumt, was normalerweise nicht passiert, praktisch das anzufechten so ungefähr. Und solange bleibt er auf freiem Fuß. Und wenn er sich derzeit zum Beispiel darum kümmert, dass er seinen Aufenthaltsstatus legalisiert und sich gut benimmt, dann würde sie die sogar noch zur Bewährung aussetzen. Das heißt, jemand, der 7 Flaschen auf Menschen geschmissen hat, würde dann ohne einen Tag im Knast irgendwie, außer vielleicht Untersuchungshaft am Anfang, würde der da rausgehen, ja, weil die Richterin sagt, ja, du hast es eh schon schwer. Und so funktioniert unser Rechtssystem nicht. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Das hat diese Richterin wahrscheinlich beim Virtue Signaling vergessen, aber es ist so. Und ich finde es sehr bedenklich, dass man das so aufweicht. Der war vorher schon kriminell. Also wo ist da eine Sozialprognose, die mich hoffen lässt? Ich verstehe es nicht. Ja, hier, Martina Renner besuchte Prozess zum Attentat an Olympia-Einkaufszentrum in München. Der Ali Symboli, der da rumgeschossen hat, das sei Rechtsradikaler. Das ist so lächerlich. Das ist wirklich eine der übelsten Propagandadinger, die sie in den letzten Jahren gefahren sind. Dieser Mann kam aus dem Iran und er ist gemobbt worden von den die welche sind welche von den Sunniten an seiner Schule? Ja. Die, weil da gibt es halt auch einen größeren Anteil von Türken etc. Von denen ist er gemobbt worden und dadurch hat er sich irgendwann radikalisiert, weil die ihn persönlich gemobbt haben. Hm? Nee, das war ein Rechtsterrorist. Hm. NSU, ja, ja. Ich höre dir Trapsen. Weil nicht jeder, der auf Ausländer schießt in Deutschland, ist ein Rechtsterrorist. Nee, das ist wie mit Amerika. Ich wette, wenn man gucken würde, durch wen die meisten Ausländer in Deutschland Gewalt erleiden, dann würde man komischerweise rauskriegen, dass sie das durch andere Ausländer tun. Ja, und ist es nicht, auch. Mhm. Nicht durch, sagen wir mal jetzt, Deutsche oder Rechtsmotivierte. So, ne? Das ist doch echt. Die Todesopfer wurden bisher weder von der Polizei noch vom Bundeskriminalamt als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Ja, mit Recht. Was soll denn das? Alles umdeuten. Irgendwie. Hier kommt mir vor, wie irgendwie die Leute, die sagen, ja, aber Polen hat doch damals als erstes geschossen. Ja? So kommt ihr mir vor. Genauso eine Geschichtsklitterung. Die RAF, das waren eigentlich Ex-NSDAP-Leute, die sich nur als junge Studenten verkleidet hatten. Jeder dritte Deutsche verdient unter 2400 Euro. Brutto oder netto? Brutto. Brutto. Oh. Ja. Ein Drittel der Leute kriegen keine Rente, heißt das. Ja. Ein Drittel der Leute zahlen nicht wirklich Steuern, heißt das. Ein Drittel der Leute lebt von der Hand in den Mund. In Amerika sind es über 50%. Die sagen, ich könnte jetzt so eine Ausgabe von 500 Dollar extra nicht abfedern. Mhm. Und während die Leute irgendwie die Teller balancieren auf beiden Armen, so wie diese chinesischen Jongleure, damit die Kinder satt sind und irgendwie das Auto fährt, damit sie zur Arbeit kommen, währenddessen sitzen fettgefressene Grüne in ihrem Reihenhäuschen mit Garten, Hund und zwei Kindern und sagen, ist doch wunderschön, ist wunderschön, uns geht's so gut, für dit wie Google. Hervorragend. Da. Scheinbar kannst du geltendes Recht mit 14.000 Stimmen überschreiben. Also. Ja, oder du heulst halt einfach bei der Merkel. Kommt das auch noch? Nee, ich glaube nicht. Aber ja. Ich find das cool, die Leute schreien. Das, so. Geil, das Kind da, die da bei der Merkel geheult hat, die wird überall als Flüchtlingsmädchen rumgereicht. Die kommt aus dem Palästinenserlager im Libanon. Die ist nur ein Flüchtling, weil die Palästinenser als einzige Gruppe der Welt in der Lage sind, den Flüchtlingsstatus zu vererben. Deswegen gab es am Anfang, als es wirklich eine Vertreibung gab, gab es 300.000 Flüchtlinge und inzwischen gibt es 5 Millionen Flüchtlinge, von denen der Großteil noch nie den Boden gesehen hat von dem. Also das wäre so, als würden wir alle Schlesier und Ostpreußen und was weiß ich wen hier als Flüchtlinge bezeichnen. Ja. Und deren Kinder und deren Enkel. Ja, und wer auch über ein sicheres Land in Deutschland hineinreist, hat diesen Status einfach nicht mehr, okay? Du kannst nicht einfach diesen Status die ganze Zeit mit dir rumtragen und überall alles abkassieren. Das ist so lächerlich. Und auch die Leute, die da mitgeholfen haben, anstatt das mal irgendwie ganz normal der Justiz zu überlassen und sich eingemischt haben, sind doch auch Leute, die meinen würden, hier, wir müssen das Gesetz achten, ne? Aber dann mischen sie sich ein. Das ist ja auch einer der großen Probleme, weil die Leute sind nicht mehr bereit, das Gesetz zu achten, weil gefühlt die Politik doch auch drauf scheißt, was Gesetze irgendwie. Ja, aber das ist doch nicht gut, ey. Aber ja, ich weiß, ich bin so ein scheiß Zentrist, ne? Mhm. Ja, ja. Und hier, rechtsradikale Arschlöcher. SPD-Mann vergreift sich in TV-Interview völlig im Ton. Ja, ne? Kann der jetzt gefeuert werden? Wird er jetzt auch zensiert und gelöscht? Ja, er wird auf jeden Fall nicht eine Woche lang wegen einem dummen Spruch wie die buchstäbliche Sau durchs Dorf getrieben, wie es beim Gauland die Sache war. Genauso wenig wie die Nahles. Naja. Ah, der Kars ist auch. Ich meine, die SPD tut uns ja eigentlich einen Gefallen damit, dass sie die Nahles jetzt an die Spitze stellt. Das heißt, die ist so vielen Leuten jetzt schon unsympathisch und sie wird nicht sympathischer werden. Ich glaube, das ist ein ganz guter Move. Ja, vielleicht bleibt sie uns dann als Kanzlerkandidatin erspart. Aber wenn ich dann so Leute wie den Kars sehe, die in der zweiten Reihe stehen, dann frage ich mich doch wieder, ist die SPD überhaupt noch rettbar? Oder ist da schon so viel verfault, dass man gar nichts mehr abschneiden kann? Ja, ne? Rabbiner warnt vor antijüdischen Migranten. Nein, doch. Oh. Ja, ne? Ich fand auch das irgendwie interessant, wie riesengroß dieser Artikel ist. Beschlossene Abschiebungen müssen auch durchgeführt werden, mahnte der Rabbiner-Nazi. Ja. Dieser Rechtsradikale, dieser AfD-Wähler. Ja. Bei allem Enthusiasmus für berechtigte Hilfen für Flüchtlinge müssen wir deshalb genau schauen, wer nach Deutschland hereinkommen darf. Und allein dieses Hereinkommen dürfen ist doch schon so ein Ding, was ihn als rechten Hetzer herausstellt. Das ist ein Troll-Account, das ist ein Bot. Ja. Der Antisemitismus sei aber nicht nur ein Problem von Zuwanderern. Das müssen wir gleich nochmal dahin schreiben, weil sonst... Könnte noch jemand auf die Idee kommen, dass die Deutschen was aus der Geschichte gelernt haben? Ja, scheinbar hat man noch mehr rechtsextreme Menschen in der Bundeswehr gefunden. Rechtsextreme Menschen in Jobs, die mit Uniformen und Waffen zu tun haben und Macht ausüben? Das ist ja eine irre Verbindung. Die hätte ich mir ja nie im Leben erträumen können. Vor allem, weißt du, dieser Rechtsextremismus, ne? Wie viele Rechtsextreme sind denn da bitte drin? Ja, und heute, das ist ja das Dumme. Wenn da jetzt steht 400 Rechtsextreme, frag ich mich doch gleich, was haben die gemacht? Haben die gesagt, ich könnte mir die Einwanderungspolitik in Deutschland auch anders gestaltet vorstellen? Hat es schon gereicht oder mussten die wirklich irgendwie stramm stehen, den rechten Arm heben und was brüllen? Oder? Keine Ahnung, ey. Und warum ist, wenn die was brüllen, das immer gleich Nazi? Und wenn Leute Allahu Akbar brüllen, sind es unbekannte Motive? Manchmal, ich verstehe die moderne Welt einfach nicht. Das ist auch die postmoderne Welt, das ist die postfaktische Welt. Komm schon. Hallo? Bleib doch am Ball. Ah ja. Öffentlich-rechtliche Zukunft. Wollen die Intendanten die Kritik nicht wahrnehmen? Wie kurzsichtig ist das denn? ARD, ZDF und Deutschlandradio schreiben Konzepte für die Zukunft und vergessen das Programm. Ein Kommentar von Joachim Huber. Und dann steht so ein Typ mit einer Kamera und zielt voll nah an Funk, sodass es voll hart verschwommen ist. Oh, Funk, ey, das war auch so peinlich beim letzte Woche, ey. Ach nee, du. Es geht halt in dem Artikel geht's darum, dass die BBC Opt-out hat und also, dass man nicht, dass keine Zwangsgebühr ist und dass das auch funktioniert und dass sich niemand über die BBC-Qualität beschwert. Und ob man das denn nicht verstanden hat. Stimmt aber, glaube ich, gar nicht. Stimmt nicht, das stand zumindest so im Artikel. Ich glaube, das stimmt nicht. Also, ich kenne nur Dr. Randomer Cam, der sich andauernd darüber beschwert. Also. Ja, bin ich da noch nicht eingestiegen in die Materie, aber ich meine, dieses Licensing-Fee bei der BBC ist auch verpflichtend. Auch verpflichtend. Ja, weil hier bei der BBC läuft wenigstens jedes Snooker-Turnier in voller Länge und extra und Dingens. Also da würde ich schon gerne zahlen. Das würde mich ja auch aufregen, wenn ich es bezahlen müsste. Genauso wie Fußball und so, obwohl ich das sogar hin und wieder mal gucke. Snooker, aber ich find das einfach, ja. Snooker war das erste Programm, das sie in England, die haben extra nach was gesucht, was mit Farben zu tun hat, um das Farbfernsehen einzuführen. Und dann haben sie nämlich Snooker gezeigt, wegen der vielen Farben, die da drin vorkommen. Und deswegen hat sich dieser Sport auch so bei den Briten festgesetzt, weil das der erste war, den sie in Farbe gucken konnten. Muss man wissen. Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ja. Und seitdem hat sich der Sport an Interessant halt auch nicht weiter verbessert. Das ist deine Meinung. Aber ja, Konzepte für die Zukunft, meinen die damit wirklich so eine Scheiße wie Funk, oder was? Ja, wahrscheinlich. Ja, so wie bei diesem 4 Video, Millionen also. Abos und 256 Millionen Views. 4 Millionen Abos zusammengerechnet zwischen den ganzen Kanälen? Oder wie rechnen die das? Oder hat Funk einen Kanal, der... Ja, wahrscheinlich alles zusammen, ja. Aber... Das ja aber Schnokus ist, weil wie viel Überschneidung gibt es denn da? Ja, das ist doch total irrsinnig, das so zu rechnen. Das sind zwei. Also der Funk-Kanal hat 28.026 Abos. Der Funk-Kanal. Mhm. Also müssen die 4 Millionen von den anderen kommen. Es ist also eine völlig aus der Luft gegriffene Scheißzahl. Ja, warum auf jeden Fall macht Media sowas? Ja, normalerweise sind die Sachen, die wir von Media haben, ja ganz interessant, aber Dieses Ding hier ist auf jeden Fall kompletter Bullshit. Also es ist quasi nur das Gerede, dass das ja alles prima und toll ist. Und dann kommt da einer von den Machern zu Wort, der meint, man hätte sich nicht über den Namen so lange diskutieren sollen. Das ist irgendwie der Kritikpunkt, der da angefasst wird. Der Name angeblich wäre das Kontroverse gewesen an diesem Programm. Nicht Der Name. Drogen-Susi und nicht die Softcore-Islamisten. Genau. Nein, der Der Name ist Name, wichtig. ja. Oh Mann, ey. Ja, und natürlich der Etat ist auch wichtig. Haben die eigentlich inzwischen auch schon so einen Intendanten, der irgendwie, keine Ahnung, 400.000 Euro im Jahr kriegt dafür, dass er irgendwie Tarek Tesfu die Füße massiert oder Nee, die sowas? gehören irgendwo dazu, ich glaube zum SWR oder so. Okay. Ach, weil Waping. selbst Bohemian Browser Ballet hat gerade mal 22.000 Abos. Wie genau kommen die auf 4 Millionen? Die werden wahrscheinlich ein oder zwei große haben. Ja, Ja, das sind das dann ist. aber wahrscheinlich, also die Datteltäter haben 60.000. Aber das kommt doch alles nicht in eine Millionenrichtung. Also. Cold Mirror hat irgendwie 800.000. Okay. Ja, aber Cold Mirror. Und Mr. Wissen du Gordon, eine halbe Million. Ach, ja, also diese Ja, Zahl ist außerdem ein lass uns Witz. mal, wo wir da gerade drüber sprechen. Also, wir haben ja letzte Woche unsere Wahlsondersendung gemacht und dieses Funkding lief ja parallel auch. Und das wurde die ganze Woche über beworben, ohne Ende. Also, ich hatte das auch Ja, da monatelang. waren sogar Bewerbevideos bei YouTube, Werbebanner bei YouTube. Ich habe mich auch gewundert, wer da irgendwie will, dass das ein erfolgreiches Ding wird. Was Ja. das gekostet haben muss, allein die Werbung zu schalten. Ja. Damit sie hinterher sagen können, hier, es war total relevant, guckt euch mal die Klickzahlen an. Und live zugeguckt haben da gerade mal doppelt so viel wie bei uns. Und wir haben höchstens halb so viel Budget. Ach nee, Moment, wir haben gar kein Budget. Naja, Kommen Strom wir nun und. zu den wichtigsten Nachrichten in diesem Jahr. Vaping Simulator featured Pepe the Frog gets hit with DMCA by Matt Fury. Ja, es gibt ein Videospiel, was ein Vaping Simulator ist, und da ist Pepe der Frog drin. Und der Creator, der Matt Fury, der tut ja alles querbeet ein DMCA, was Pepe verwendet. Und es wird interessant, wenn es dann irgendwann mal noch vor Gericht kommt, ob man Memes rechtlich schützen kann oder nicht. Es wird Naja, gut, auf die jeden Fall. Figur wird er rechtlich schützen können. Aber war da nicht schon im Gespräch, dass er das hat verfallen lassen, das Trademark? Ich weiß es nicht. Ich habe da nicht genauer nachgeguckt, weil es irgendwie, ich, keine Ahnung, weil Wahl war und ich mich dann doch um Politik noch mehr gekümmert habe, wie um die Rechte an Pepe dem Frog. Naja, wenn er es auf jeden Fall jahrelang geduldet hat, dass die Figur benutzt wird, kann er schlecht irgendwann angucken und sagen, so, jetzt verklage ich euch Er müsste alle. eigentlich alle DMCA, die ihn benutzt haben, ne? Naja, theoretisch kann er sich natürlich, wenn er das Urheberrecht hat, selber aussuchen, wem er das zugesteht und zu welchem Preis. Das geht halt schon, aber naja, wenn er es geduldet hat, dass es alle Welt irgendwie benutzt, also wenn, dann hätte er sich von Anfang an irgendwie darum kümmern müssen. Aber es ist ja Aber das schwer. könnte man so leicht umgehen. Also, dieser Kerl, Pepe der Frog, sieht aus, wie die Fische aussehen bei SpongeBob. Und die Fische bei SpongeBob sind dem Petermännchen nachempfunden. Man könnte also einfach Pepe das Petermännchen. Das macht mal schön grün, dann sieht es genauso aus wie das und gehört nicht. Matt Fury. Aber das Jim Sterling, der Jim Sterling-Seitenhieb ist schön. Jim Dollar. Ach ja. Ja, Ja. Gamerschelte, die 526. Man Aus würde Gründen. uns ja viel lieber in den Schaffensprozess einbeziehen, aber wir sind so toxisch, deswegen geht das nicht, hat er gesagt. Ja, wenn du DLCs nicht gut findest, die 60 Euro kosten, bist du toxisch. Go, Free Market, go. Also es ist im Moment ist wieder so ein bisschen Bewegung drin seit Cuphead und so. Und erscheinen wieder mehr so schwachsinnige Artikel wie das hier. Oh, der Ich habe Guardian. beim Guardian dachte ich mir auch so, schaut mal her, die Stereotype, die wir verbreitet haben, stimmen gar nicht. Also, ja. Weil es ein Image, was The Guardian aktiv für Gamer aufbaut, ist dann am Ende. Ja, was, die Zeitung, bei der Leigh Alexander jetzt untergekommen ist. Ja. Echt? Ach du meine Güte. Ja, das war auch damals schon, als bei Gamasutra weg ist. Da hat sie doch irgendwie. Nee, dann ist sie doch erstmal zu Boeing gegangen. Ja, aber als sie sich aus der Spiele-Dings verabschiedet hat, ist sie doch zum Guardian gegangen. Ja, okay. Naja, sie hat ja schon am Anfang von Gamergate die Guardian-Redaktion gebrieft, was von Gamergate zu halten ist. Genau, sie als Expertin. War ja damals schon eine Sternstunde des ethischen Journalismus. Ja, der Eskapist. Ja, also wir holen mal kurz aus. Wir stellen uns vor, es sei August 2014 und rings um uns herum wird alles über Gamergate zensiert. Reddit-Threads verschwinden, selbst auf 4chan wird wegredigiert. Wenn du in bestimmten Foren das Wort Gamergate erwähnst, wirst du sofort gebannt und so weiter. Der Escapist hat lange einen sogenannten Mega-Thread in seinem Off-Topic-Forum erlaubt, wo die Leute sich über Gamergate ausgetauscht und Sachen organisiert etc. haben. Ich war da auch eine ganze Zeit lang, bevor ich überhaupt mit Twitter angefangen habe. Also der hat sich eigentlich genau richtig verhalten. Der hat seine Ethikrichtlinien überarbeitet, hat den Leuten einen stark moderierten Raum, und da waren genug Mods und Admins, die uns gehasst haben, die jedes Wort von uns auf die Goldwaage gelegt haben, um uns zu bannen. Damals schon. Aber sie hatten halt Alexander Makris, das war der Herausgeber. Der Mann hat gesagt, das kommt mir nicht in die Tüte, dass bei mir so zensiert wird. Ne? Solange die Leute halt sich an Regeln halten, geht das nicht. Und der hat auch seinen Content dementsprechend beeinflusst. Aber jetzt kommt halt dieses Ding, Gamers are still dead, y'all. Hat dann hier der Taylor Hidalgo gemerkt, dass er auch nochmal auf das tote Pferd einschlagen muss, das am Boden liegt. Und nochmal hier den Basement-Dwelling Mountain Dew Goblin Teenager Stereotype. Ah, ja, super. Boob-modded Call of Duty Match, Pizza Rolls und so weiter und so fort. Also, ich habe dann auch erst einen Schreck gekriegt und habe den Alex Macris dann angeschrieben und gesagt, was ist los? Und er sagt mir glücklicherweise, er sei schon seit Januar nicht mehr beim Escapist. Und auch die Lizzie Finnegan, die einige Gamergate-Veteranen noch kennen werden, die auch für den Escapist gearbeitet hat, die ist auch nicht mehr da, also scheint jetzt auch übernommen zu sein, der Laden. Mich triggert ein bisschen, wie du Escapist aussprichst. Das ist keine Eskapade, das ist so The Escapist, so der Entflohene. Ja. Aber ja, das, was du mit Gamergate so beschrieben hast, das stimmt schon. Dieser Artikel hier gerade, der geht nochmal was durch, dass jetzt, also es gab mal so ein Hitpiece gegen Gamergate, das hieß so, Gamers are still dead, ne? So, Gamers are dead, genau, das war so das Ding. Und hier greift er das jetzt auf und meint hier, Gamers are still dead, y'all. Ja, worum geht's denn hier jetzt in dem Artikel so genau? Ja, ich mach den mal zu. Ja, nee, ja, okay. Go right, Gamergate und AfD. Ah, jetzt hier Videogame Tourism. Videogame Tourism, das, ja. Videogame Tourism ist ein Blog aus unserem Nachbarland Österreich. Ja, den wir auch schon. Dem auch Hitler kam, möchte ich nur anmerken, da sollte man mal drüber nachdenken. Ja, also die würden wahrscheinlich beteuern, dass es da keinen Zusammenhang gibt, aber ich meine, ja, die kommen weiter aus Österreich, also. Ja, ich weiß auch nicht, was da nicht wasserdicht dran sein soll. Also, die AfD Heidelberg hat anlässlich von Merkels Gamescom-Besuch diesen hier eingeblendeten Tweet abgesetzt. Macht euch keine Illusionen, was dann gefördert wird, weil Merkel irgendwie Förderungen angemahnt hat. Zensur, Feminist Frequency, Netz.de, Gamescom, Gamergate wird dann gefördert? ja, und das hat natürlich die übliche Journaille der New Games Journalismus zum Anlass genommen, sich bestätigt zu sehen, oder Matt Lees bestätigt zu sehen, den wir ja auch schon häufiger mal hier zitiert und besprochen haben, der ja auch gesagt hat, Gamergate ist die Proto-Alt-Right und die hat Trump groß gemacht und so weiter und so fort. Ja. Der Autor hier hat eine Sache gemacht, die sonst eigentlich keiner von den Autoren im deutschen Raum gemacht hat, außer vielleicht dem Herrn Ebenmeier, und der ist, was der damit gemacht hat, war für den Arsch. Hier ist es nicht viel besser, aber er hat zumindest, hat da mit mir ein anderthalbstündiges Gespräch geführt und hat dann meine Zitate nicht entstellt. So viel muss ich ihm lassen. Leider habe ich halt das Gefühl, wenn ich das lese, dass ich total unglaubhaft bin, wobei der Herr Dittrich von der Amadeo-Antonio-Stiftung, der jede Menge Grütz über die Fakten von Gamergate erzählt, da deutlich glaubhafter dargestellt wird. Ich weiß nicht, ja, ob ihr den Eindruck auch habtet, als ihr das gelesen habt. Ich habe es noch gar nicht gelesen. Ich dachte, wir schauen uns das jetzt hier direkt mal an. Aber worauf ich, auf, ja, den ersten, wir gerne machen. Auf den ersten Blick schien die Partei nichts mit der Internetbewegung zu tun zu haben. Das ist ja schon mal so, ja, mal abgesehen von diesen ganzen 1000 Schwachmaten, die das seit Monaten behaupten, dass Gamergate irgendwie hinter Trump steckt, dass das irgendwie bla bla, damals nur dieses scheiß Narrativ von unserem Freund hier René bei Nerdcore, was ja auch irgendwie in die Richtung ging, von wegen, ja, die Rechten haben das jetzt da, das sind jetzt alles Fans von den Rechten irgendwie geworden und so ein Kram. Ja, das ist dumm stellen, meines Erachtens nach. Er hat dann die AfD Heidelberg gefragt, was sie damit meint. Die hat geantwortet, in Gamergate geht es darum, dass Computerspieler politisch korrekter Kritik und den damit einhergehenden Zensur- und Weggescrollt-Forderungen ausgesetzt sind. Hat also ein bisschen erklärt, Quotenforderungen ausgesetzt sind einhergehend mit der üblichen tendenziösen und diffamierenden Medienberichterstattung, die linksgrüne Medienlandschaft Wahlverhalten der Journalisten nachlesen, auch in ähnlicher Form über die AfD ausschüttet. Ja. Der glaubt halt dann irgendwie, dass Gamergatter dann irgendwie da den Schulterschluss vielleicht suchen oder irgendwas, und deswegen hat er das halt unter seinen Tweet geknallt. Okay. Ob man da einen Artikel drüber schreiben muss, ist eine ganz andere Frage. Das ist halt der übrige Kladderadatsch. Also ich, keine Ahnung. AfD ist also Bruder im Geiste mit der Gamergate-Bewegung. Ja, es geht ja bei Gamergate nur um Sexismus, nicht um ethischen Journalismus und was weiß ich. Eine schwierige Aufgabe ist Gamergate, noch eine führerlose Bewegung, der sich jeder durch entsprechendes Bekunden anschließen kann. Offizielle Aussagen durften also nicht erwartet werden. Ja, aber nach G20 wusstet ihr alle, dass die nicht links sind. Ja, vor allen Dingen auch, ich erinnere noch daran, wie sich dieser Herr Jannik hier uns vorgestellt hat, nämlich mit den Worten, ich schreibe über Gamergate und die AfD. Und in dem Moment hätte ich diesen Kackartikel für dich auch schon schreiben können, Jannik, weil da nämlich schon wieder klar ist, dieses Framing, was dahinter ja bei rumkommt. Und genau so hast du es ja auch gemacht. Miro Dittrich von der Amadeo-Antonio-Stiftung stellt diese Sichtweise, nämlich Konsumentenrevolte für Ethik im Journalismus, jedoch in Frage. Schon bei Zoe Quinn, dem Fall, der die ganze Sache losgetreten hat, lässt sich nur sehr schwer eine Kritik an der Ethik im Journalismus konstruieren. Nein, lässt sich, gerade an dem Fall lässt sich eine ganz klare Kritik an der Ethik im Journalismus konstruieren. Das hat sogar die Society of Professional Journalists bestätigt. Ganz einfach, Miro. Aber was weiß die älteste Journalistenvereinigung aus den USA schon über Journalismus? Die wurden bestimmt von Gamergate gehijackt. Weißt du, ja, dazu hat mich jetzt das Medienmagazin mal belehrt, dass das ja durchaus umstritten wäre innerhalb der SPJ. Ah. Was? Das haben die gemeint, ja. Und dann haben sie mir irgendwie zwei Sachen irgendwie verlegt. Ich erinnere mich aber daran, dass die ziemlich klar gesagt haben, dass man mit einer Quelle keine innigen Beziehungen führen soll. Ja, nee, die meinten auch überhaupt, dass diese Veranstaltung stattgefunden hat. Also damals das Airplay. Ja, und? Ich meine, keine Ahnung. Ja, sowieso ja. Die Veranstaltung 1989 in der Nikolaikirche waren auch umstritten. Hm. Also, was ist ein Blödsinn. Die Kritik richtete sich von Beginn an auffällig oft gegen Frauen. Dazu muss ich sagen, in dem Interview hat er das auch mir erzählt, und dann habe ich gesagt, warte mal, Moment mal, und dann habe ich deepfreeze.it aufgerufen und habe gesagt, dann nenn mir doch mal Beispiele, und er hat mir dann Zoe, Brianna, Anita und noch drei genannt, und ich habe dann angefangen, einfach die Leute runterzurattern, männlichen Geschlechts auf deepfreeze.it, und ich habe eine ganze Weile lang gebraucht, findet sich hier nicht wieder. Warum, weiß keiner. Er hat auch im nachfolgenden Gespräch hat er zu mir gesagt, ich wäre nur zufrieden, solange er meine Angaben kritiklos geschluckt habe. Ja, also ich habe zu keiner Sekunde gedacht, dass der Mann mir glaubt oder dass er mir auch nur positiv gegenübersteht, weil das hat er von Anfang an verneint. Ja, und trotzdem... Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, sage ich. Also, es war eine rhetorische Frage. Ja, Quinn Sarkisian Alexander, und dagegen, da kann ich dir für jeden 10 nennen, wo wir Männer kritisiert haben, aber egal. Ja, außerdem, ich kann mich noch genau erinnern, also Anita Sarkisian hat da erstmal keiner kritisiert mit der Nummer, das war ja eigentlich schon vorher, mit ihrem Kickstarter. Die hat man kritisiert, als sie dann mitten in dieses Chaos rein dann noch ihr... also halt auch öffentlichkeitswirksam ihr nächstes Video reingepackt hat. Lustigerweise ja nicht in ihrem normalen Rhythmus, sondern einen Monat früher, als es normalerweise dran gewesen wäre. Und wer Anita kennt, weiß, dass sie eigentlich nicht schneller arbeitet als geplant. Hm. Haben die inzwischen eigentlich die DVDs ausgeliefert? Ich glaube nicht. Ah. Ja, und dann habe ich gesagt, ne, hier aber not your shield. Was ist denn da? Da waren lauter Minderheiten, da waren Frauen, da waren People of Color, Homosexuelle, hast du nicht gesehen? Ja, sagt er und holt dann gleich den Herrn von der Amateo-Antonio-Stiftung, der diesen Scheiß wiederholt, dass Not Your Shield von 4chan eine geplante Rechtfertigungskampagne war. Das muss man sich mal überlegen. Also die weißen Männer auf 4chan, die Rechten auf 4chan, die haben dann die Minderheiten und die Frauen irgendwie dazu bewegt, sich dem anzuschließen. Wie, weiß man noch nicht so genau. Durch Meme-Magic. Es gibt dokumentierte IRC-Chat-Logs. Ja, und wie ist es denn, wenn eine Aktivistengruppe sich überlegt, wir möchten eine Demo machen, dann machen die was? Dann machen die eine Facebook-Gruppe oder ein IRC-Chat oder ein Discord heutzutage und dort planen die das. Das ist völlig legitim. Natürlich. Ich finde es auch interessant, dass Conleaks nie interessant sind, aber die IRC-Chatlogs sind irgendwie interessant. Weil Gründe, die man nur als Journalist sehen kann. Ja, ich erinnere mich noch, das Dämlichste von diesem Kram, das hatte Kogel, glaube ich, auch retweetet damals. Es war so ein Ausschnitt. Oder war es von Kotaku und Action? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall stand da so, wer ist Brianna Wu? Die ist doch total unwichtig. Und das haben sie so umgeteilt, so nach dem Motto, ja, hier, guck mal, wie die über die reden und so. Das ist alles schön und gut, aber das Härteste ist halt, dass das FBI sich damit eingeschaltet hat und nichts gefunden hat, was da irgendwie wirklich fürchterlich wäre, also illegales Zeug, ne? Das ja, aber das FBI, das ist ja ein klares Instrument von White Supremacy, das müsste doch mittlerweile bekannt sein. Hast du nicht deinem örtlichen Black Lives Matter Aktivisten ordentlich zugehört? Das ist alles White Supremacy und wir müssen uns drum bemühen, dass der Kulturmarxismus in die jungen Leute Jetzt brennt ihm. Ja, aber auch darum zu erzählen, er könne da nichts Genaues sagen und dann schreibt er hier, der genau organisierte strategische Verlauf der Gamergate-Kampagne legt so zumindest eine andere Sichtweise nahe. Also ich war mittendrin. Genau strukturiert? Ja. Ja, Zoe Quinn bloß Gamergate weit open, ja. Ich bin ein Opfer, Quelle Zoe Quinn. Wenn er wüsste, wie viel Infights und Stress und Dreck es da gegeben hat, da von einem organisierten strategischen Verlauf zu sprechen. Ja, total. Das ist also. Volle Kanne. Ja, und ich habe auch schon dieses tolle Bild hier. Dieses tolle Bild hier habe ich auch schon kommentiert, weil dieses Bild habe ich auch noch nie gesehen mit der konfigurierten Flagge dahinter. Und da hat einer von unseren Zuschauern... Das Schlimmste, was er finden konnte, hat er genommen. Da hat einer von unseren Zuschauern schon geschrieben... Einer von unseren Zuschauern hat halt schon geschrieben, dass das von Izzy Galvez irgendwie verteilt wurde. Dieses Bild mit dem... Ja, super. Der konfigurierten Flagge. Also ist er einem Troll aufgesessen, hat er seine Quellen nicht richtig gewettet. Ja, sogar zwei. In einem von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Eine ähnliche Taktik findet sich auch bei der AfD. Spitzenkandidatin Weidel ist jung, weiblich, homosexuell. Eine ähnliche Taktik, das geplante oder wie? Die haben die Weidel gezüchtet für den Job, glaube ich, in den Reptilientanks. Ich glaube bei 4chan, im V-Board. Ja, Da haben die instruiert, die Weidel. Hör mal zu, Mädchen, du bist jetzt lesbisch. Ja? Das brauchen wir. Oh mein Gott. Der Ton, in dem sich Gamergate für die Ethik in Videospieljournalismus einsetzen wollte, war von Anfang an höchst aggressiv und richtete sich trotz Beteuerung des Gegenteils auffallend oft gegen Frauen. Es wurde beleidigt, es gab Morddrohungen, sogar die Bankdaten von erklärten Gamergate-Gegnern wurden offengelegt. Die Verantwortlichen sehen Rübsam jedoch nicht als wahre Gamergater, sondern als Personen, die diesen Hashtag nutzen, jedoch übers Ziel hinausschießen. So, seltsam strukturierter Satz. Okay, zweimal jedoch. Man kommt nicht umhin, an den bekannten Trugschluss von wahren Schotten zu denken. Ja, das ist auch so ein Kram, den ich so oft schon gelesen habe von dieser Gruppe von Vollidioten. Kein wahrer Schotte. Aber selber ist natürlich auch alles immer irgendwie andere Leute oder so. Und vor allem, wenn du dich selber hinstellst. Das war kein wahrer Muslim in Edmonton. Das war ja kein wahrer Muslim in Marseille. Und vor allen Dingen, wenn du dich selber hinstellst und einen verdammten Blog hast und sagst, dass du von Anfang an dabei gewesen bist bei diesem Kram. Dass dann vielleicht deine Aussagen und deine Sicht des Ganzen das ist, was halt die Sicht des Ganzen ist von den Leuten, die da mitgemacht haben. Und nicht irgendwie, aber ich habe jemanden gefunden, der unter dem Hashtag schreibt. Weißt du, so die ganze Zeit richtig ekelhafte Schmierkampagne machen, so einen Artikel raushauen, so einen Eintrag und dann hier sich noch hinstellen und meinen, hier, er sei heiliger als jeder andere mit hier, haha, Sophismen, so, ne? Logische Fallacies, logischer Trugschluss, haha. So, Wobei ich auch sagen muss, dass eine Kampagne, die Journalismus kritisiert, sich eigentlich auch nicht über schlechte PR wundern braucht. Nee, das ist ja auch nicht so. Ich bin ja auch der Meinung, dass der mag mich hier zwar zu versuchen, zu einem Strohmann zu machen, aber ich denke, Leute, die ein bisschen mehr da noch zwischen den Zeilen lesen können, merken, dass das hier versucht wird, meinen Standpunkt zu diskreditieren. Ja? Im Gegensatz zu dem anderen Standpunkt, der völlig unwidersprochen als Fakt genommen wird. Ja. Und hier muss ich auch wieder sagen, in dem Interview habe ich natürlich auch vor allem betont, dass es diesen Scheiß von beiden Seiten gab. Davon findet sich hier kein Wort. Obwohl es dafür Beweise gibt, und zwar mehr als genug. Hätte man finden können, wenn man ein Journalist wäre. Es gab ja auch mehrere Trollgruppen, also verschiedene Trollgruppen, die sich halt untereinander kennen, die das einfach nur gefeiert haben, einfach auf beide Seiten einzudreschen und sich dann über die Artikel kaputt gelacht haben, die in den Medien erschienen sind. Also, das war keine Ahnung. Ja, dann halt hier von wegen Hass und bla, habe ich halt gesagt, naja, das ist halt einfach, der raue Ton ist dadurch entstanden, dass 99% der Medien gesagt haben, wir reden halt nicht mit diesen Leuten und dass du das, dass dich das nicht gerade freundlicher gestimmt macht, ist eigentlich auch klar. Ach, toxisch, wenn ich dieses beschissene Wort toxisch schon lese, ey. Und dann habe ich ihm extra noch gesagt, das heißt nicht Harassment Control, es heißt Harassment Patrol, aber naja, Details. Wenn es diesen Versuch gab, widerspricht Dietrich, allein schon diesen Satz, warum muss der da rein, wenn es diesen Versuch gab? Der Dietrich weiß offensichtlich überhaupt nichts darüber, sonst wüsste er, dass es diesen Versuch nicht wenn überhaupt gab, sondern dass es gab. Der weiß ja, dass das eine organisierte Kampagne war, um Leute, vor allem Frauen, irgendwie unterzubuttern. Es hatte keinen Einfluss auf die Art, wie unter Gamergate kommuniziert wurde. Da gibt es Studien, da kann ich dich zuscheißen mit, von Stellen, die nicht gerade dafür bekannt sind, Gamergate zu mögen, die das widerlegen, dass da irgendwie besonders schlimm kommuniziert wurde. In den Vergleichsdaten aus anderen Themengebieten wurde schlimmer kommuniziert. Gab es doch so eine feministische NGO, die sich das doch speziell angeguckt hat. Women Action und Media. Genau, also die ja eingeladen worden sind, zu Twitter sich das anzuschauen. Also damit sie möglichst einen Hatchet-Job machen mit Gamergate. Aber sie konnten es nicht, weil ihre Zahlen das nicht gemacht haben. Pech gehabt. Ja, und ob ich denn glauben würde, dass sich das wieder verbessern könnte zwischen Gamergate und Journalisten, aber spätestens nach diesem Artikel Ja, und hab's halt damit verglichen, wie halt Nazi heutzutage benutzt wird, um Leute aus Diskussionen rauszunehmen. Ja. Und die Journalisten sähen sich selbst so klagtrübsam als moralisch erhaben. Das war auch nicht gut von mir, dass ich das gesagt habe, glaube ich. Weil das habe ich auch nochmal in den Kommentaren dann aufs Brot geschmiert bekommen, dass jemand, der so spricht, der kann ja gar nicht über sich selber nachdenken. Ja, vor allem, natürlich, ach, klar. Ja, vor allem hier wieder. Das Ding, das ich auch wieder rausgepickt habe, weil du da Nazi gesagt hast. Weil du dich quasi mit, ne, so nach dem Motto, die AfD fühlt sich irgendwie verfolgt und der hier, der GEMA geht, da fühlt sich verfolgt. Naja, was heißt, ich fühle mich verfolgt? Es erscheinen ja Artikel wie der hier oder der vom Ebenmeier. Ja. Es gibt heutzutage Journalisten, die Journalismus meiner Meinung nach mit Erziehung verwechseln. In Deutschland heißt es Journalismus mit Haltung und da habe ich meine Probleme mit. Ich bin ja schon ein älteres Semester und ich hänge noch dem Irrglauben nach, dass Journalismus objektiv sein und nicht eine Meinung als besser oder schlechter darstellen sollte. Ups. Und was macht er draus? Rübsam, das dürfte er mit den meisten AfD-Anhängern gemeinsam haben, vertraut den Journalisten nicht mehr. Tja, warum vertraust du denn den Journalisten nicht, Mensch? Vertraue doch den Journalisten. Das ist aber moralisch schlecht, wenn du denen nicht vertraust. Aber nicht, dass warum du soll ich einem Journalisten vertrauen, der offensichtlich mit einer vorgefertigten Meinung in einen Artikel reingeht? Ja, genau. Und den dann auch so schreibt, dass irgendwie ich das Gefühl, er hat ja gemeint, ich würde rumjammern und auch der Siegel von Video Game Tourism hat ja auch gesagt, ich wäre am Rumjammern, aber ja, ich habe nicht rumgejammert, ich habe kritisiert und ich habe gesagt, was mir an der Scheiße nicht passt. Und wer den hier als eher in meine Richtung geneigt liest, der weiß nicht, keine Ahnung. Ja, das ist das übliche Ding. Das ist auch der Grund, warum ich halt keinen Bock habe, mit diesen Leuten zu reden. Weil das ist halt Alibi-Kram, dass sie irgendwie meinen von wegen so, ja, hier, da können sie sich dann da reinschreiben und dann sagen so, ja, wieso, ich habe doch mit denen geredet, was beschwerst du dich denn überhaupt? Klar, ich hab die anderen genommen, aber muss man die Gegenmeinung haben, so wirst du ja sicherlich so sehen, so eher objektiver Journalismus und so. Ja, nur das ist halt, vielleicht ist das auch schon zu tief in den Köpfen dieser Journalistengeneration drin, dass Objektivität halt wirklich heißen würde, auch für beide gleich viel zu arbeiten sozusagen, ne? Sich gleich viel Quellen zu suchen und verlässliche Quellen zu suchen. Er hat ja dann auch gemeint, ja, es gäbe ja kaum Blogs mit Impressum, die man als Quelle nehmen könnte und so. Weiß nicht, mein Blog ist deutsch, hat ein Impressum, steht jede Menge Material, dazu hätte er mich dann nochmal rückbefragen können, er hätte sogar den Autor gehabt. Ja. Aber Mars, das ist doch kein richtiges Impressum. Ja, doch. Kein wahres Impressum. Ah, ja. Und natürlich, ne, ich bezeichne mich selber als enttäuschten Linken und möchte nicht mit der AfD in einen Topf geworfen werden, aber das machst du seit Absätzen. Verstehe ich nicht. Also, wie kannst du meine Selbstdefinition mir absprechen und sagen, das ist ja, hier ist ein Element AfD an dem Mann und hier ist ein Element, nur weil die gleiche Haltung haben wie ich. Das ist dieses, Hitler hat Wasser getrunken, du trinkst Wasser, denk mal drüber nach. Es ist ja auch nicht so, dass die Medien in den letzten Jahren irgendwie alle ihre Auflage steigern konnten, sondern dass überall die Medien am Einbrechen sind und dass Kritik, die dann geäußert wird, dass sie generell auf irgendeine politische Richtung schließen können, sondern vielleicht ist der Journalist nicht tatsächlich irgendwo in der Krise. So, weiß ich nicht. Tja, er sieht sich nicht als Rechten, obwohl, liebe Leute, überlegt euch selbst nach diesem Artikel, ob er nicht doch ein Rechter ist. Ja, und das Coole ist auch, wo jetzt YouTube hat auch steht, neben dem Satz, gestern aus der Identität Bewegung in seinen Streams gehabt. Doch diese hatten keinen Spaß mit uns, wie er es ausdrückt. Also es wird immer noch so ein Gran Zweifel drüber gestreut über das, was ich sage. Das geht mir voll auf den Sack an dem Artikel. Aber gut finde ich auch, dass da steht auf seinem Blog und auf YouTube, da stand in der ersten Fassung des Artikels noch auf seinem YouTube-Kanal die Weltraumaffen. Und das ist ja eigentlich auch so, ein Hund wäscht den anderen. Hm? Könnte man ja, aber ich glaube, die Leute hier noch nachgucken können, was wirklich unsere Meinung ist. Also bitte, das geht doch nicht. Und dann habe ich ihn halt gefragt, warum das, ja, das habe auf keinen Fall der Herr Siegel getan, das habe er selbst, weil der wäre sonst zu lang geworden, der Artikel. Definitiv. Wenn unbedingt da gestanden hätte auf seinem YouTube-Kanal die Weltraumaffen als Link, wäre der Artikel zu lang geworden. Sehe ich auch ein. Also, und da auch hier, legt mir Statistiken vor, die beweisen sollen, dass die meisten Gamergater ebenfalls links seien und nicht rechts, wie immer behauptet wird. Die beweisen sollen. Warum gehst du an meine Sachen immer mit der Kneifzange dran? Man könnte meinen, du hast eine Agenda. Und dann das kommt Ding halt hier. Ist ja das Level an kritischem Denken, was bei dir an den Tag gelegt wird, wenn das generell in jede Richtung vorhanden wäre, dann könnte man das ja applaudieren. Aber ja. Per Definition in dem Artikel ist das ja nicht der Fall, weil er sich sämtliche Auseinandersetzungen von BAM oder von einem anderen Statistiker, dass das ja absolut hinterfragt wird. Wenn dann eine wissenschaftliche Umfrage gemacht wird. Was auch immer. Was so. Die bezeichnen sich zwar als linksliberal, aber wer weiß schon, ob die das wirklich sind. Das kann man nicht wissen. Was ist denn eine rechte Partei, laut ihm hier? Sind das schon die Republikaner in Amerika? Weil dann können wir uns diese ganze Diskussion schenken, weil die haben da nur zwei und da kannst du im Endeffekt nur so oder so. Dann ist das wieder eine Nebelkerze, die du wirfst. Dann hast du den einen Wert aus der Statistik rausgesucht, den du benutzen kannst, um zu diskreditieren. Und ich glaube sogar, dass Brad Glasgow direkt mit ihm Kontakt hatte. Also er hätte da jemanden gehabt, der auf einem ganzen Fundus sitzt und der alles hätte erklären können. Ne? Aber nein, es wird lieber nur das genommen, was passt, und weiter geht's. Has Gamergate made you question your previous political identification? Yes? No? Ist das per se schlecht, wenn man seine political identification, ist auch so ein Schwachsinn. Wenn man das in Frage stellt, sollte man Dogmatiker sein, lieber Janek? Weiß ich nicht. Ja, und vor allen Dingen politische Identifikation mit was? Also, dass man vielleicht, also ich habe zumindest über diesen ganzen Bullshit gelernt, wie wichtig eigentlich dieser ganze liberale Kram eigentlich wirklich ist. Ne? Ja. Also, weil als damals in der Piratenpartei, wo ich war, die Progressiven da so aufgeschlagen bin, da war ich nicht direkt gegen die so. Sondern das war die Befragung zeichnet, ja. Die Befragung zeichnet so trotz anfänglich linker Tendenzen einen deutlichen Rechtsruck bei den Unterstützern der Szene. Machen wir die Welt wieder, wie sie mir gefällt. Ja. Dass ich hier immer noch sitze und sage, okay, ich habe einen Absatz drüber, habe ich gesagt, dass die Linke den Klassenkampf eingestellt hat für den Identitätskampf. Das heißt, ich bin offensichtlich immer noch irgendwo links. Nein, halt bist du nicht. Der ist selbst identifiziert und der hat dir gerade vor Augen gelegt, dass du Neonazi bist. Seh es endlich ein. Du meinst, ich habe mich selbst diagnostiziert als Linker und bin gar nicht krank. Genau, du brauchst so ein politikerwissenschaftliches Studium. Ja, das ist ja überhaupt hier, also dafür muss es doch Todesstrafe geben, oder? Konservativen Kräften mehr Vertrauen als feministisch. Was ja auch total das Gegenteil ist normalerweise, ne? Also ich meine, es gibt ja überhaupt gar keine konservativen Feministen, gar nicht. Oder so selbst, auch nicht. So wie Christina Summers oder so. Alice Schwarzer. 72% der Befragten sehen linke Tendenzen in Technologie und Videospieljournalismus als Problem. Ja, und? Ist ein freies Land hier. Das hat doch mit rechts nichts zu tun. Sind hier in Deutschland, genauso, das Problem ist halt auch, dass dieser ganze Identity-Bullshit auch nichts mit links zu tun hat. Das ist Identity-Bullshit. Die Linken haben auch für was anderes gestanden. Für diesen Dreck, ihr habt nur die Haut der Linken an. Das habe ich auch schon mal irgendwo gesagt. Das ist, ihr seid ein ekliger Wiedergänger, der die Haut der Linken trägt. Das seid ihr. Hautwandler. So ähnlich wie Echsen. Nein, ich weiß doch nicht, was soll man dazu noch sagen? So, weißt du, es ist keine Ahnung. Eigentlich sagt der Artikel mehr über die geistige Verfassung des Autors aus. Wie über Gamergate selber. Und über die geistige Verfassung von Miro Dittrich von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ja, also geistig sind die Leute schon auf der Höhe, weil ansonsten kannst du ja auch so ein Kram da Aber wer sowas geistig auf der Höhe hat, schreibt, muss doch moralisch irgendwie verkommen sein. Ja, das vielleicht schon eher, ja. Die Vernetzung und Mobilisierung hinter diesem Hashtag wird von vielen als die Geburtsstunde der rechtsradikalen Alt-Right-Bewegung gesehen. Ja, sagt von ungefähr, sage ich mal, auf der ganzen Welt Herr Dietrich, vielleicht 5000 ne? Leuten. Sagt jetzt wieder Herr Dietrich von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Aber eben, ja. Als das ganze Ding angefangen hat, hieß es noch wieder so, AfD und GEMA geht? Das ist ja erstmal so nicht eins. So, da wundert man sich. Und er schreibt hier halt auch nicht, zur Radikalisierung sagt Dietrich, bla bla bla werde von vielen als bla bla bla gesehen. Ja, so wie wenn er über dich redet. Entsprechen ja. Oder irgendwas oder behauptet oder irgendwas. Nein, das wird einfach so Möb. Dennoch würde er nicht alle Gamergater als prinzipiell rechtsradikal einstufen. Danke, Miro. Danke. Komme ich vielleicht doch ins Paradies oder was? Gott, ey. Auch in der Ablehnung von Geschlechterquoten und der Frauengleichberechtigung gibt es Überschneidungen. Wie gesagt, Videogame Tourism kommt aus Österreich. Hitler kam auch aus Österreich. Da gibt es Überschneidungen. Ihr geht mir echt auf den Sack, Leute. Also vor allem, wenn man, ich weiß, wir können ja gleich nochmal in die Kommentare gucken, wenn man sieht, mit welcher Arroganz und welchem Geifer vorm Maul der Besitzer oder Betreiber dieser Seite antwortet. Das ist, also. Möchte man am liebsten Gamergate gerade wieder losdrehen. Ja, die AfD positioniert sich anders, weil der Herr Rübsam sagt auch, Maßnahmen wie eine Frauenquote oder in der Videospielindustrie, das möchte er nicht. Man soll den einstellen, der am besten für die Stelle geeignet ist. Das Geschlecht sollte dabei keine Rolle spielen, so wie es in unserem fucking Grundgesetz steht. Also das letzte Mal, als man versucht hat, eine Quote in die Tech-Industrie einzuführen, da gibt es einen wissenschaftlichen Artikel aus den USA, wo man dann eine Studie gemacht hat, wo man herausgefunden hat, dass es einen Einstellungsbias gibt, der 2:1 für Frauen verläuft und dass man deswegen keine Quote möchte, da weibliche Bewerberinnen bereits vorgezogen werden. Und man daher nicht den Anteil an weiblichen Tech-Menschen nach oben befördern kann, dadurch, dass man da eine Quote einführt. Also, ja. Die AfD positioniert sich hier ähnlich. Ja, und da kommt was über Studium und bla und Einrichtung spezieller Frauenstudiengänge, über die ich gar nicht gesprochen habe. Aber gut. Ja, vor allen Dingen, wenn er jetzt hier wieder das Ding aus der Umfrage nimmt, das ist ja auch anders hier. Was hier steht, ist ja eigentlich genau die Frage halt eben, keine Gruppe sollte diskriminiert werden, aber Equality of Outcome ist halt eben falsch. Und ja, Gleichstellung halt haben wir dann wieder. So. Natürlich haben wir auch Überschneidungen mit Rechten, das hat der Kleintierzuchtverein aber auch, sagt Gübsam. Ähnlich politisierte Kampfbegriffe mit rechten Kräften wie der AfD will er dabei nicht wahrnehmen. Den bei Gamergate verbreiteten Social Justice Warrior will er etwa nicht mit Gutmensch gleichsetzen. Will er nicht? Dem komme ich gleich da. Der Social Justice Warrior würde viel eher aktiv für Gender und Gleichheit kämpfen. Er sei ein Krieger. Gutmenschen würden einem ihre Haltung nicht aufdrücken. Er präferiere außerdem die Bezeichnung Bessermenschen, da dies eher ausdrücken würde, dass sich die Personen für etwas Besseres hielten. Außerdem, also für Gleichheit, ja, keine Ahnung. Also, ich bin ja der Meinung, das ist total... Gender und Gleichheit. Was bedeutet das? Genderheit? Ja. Gender und Gleichheit. Gender und Gleichheit. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, und dann kommt Matt Lees. Ja. Und der schrieb dazu im Guardian, it is in no way a coincidence, das Gamergate und die Alt-Right. Ja, und so, genau. Oder? Und das kennt er. Er weiß, dass Matt Lees das da reingeschrieben hat. Aber trotzdem, als er da seinen Tweet abgesetzt hat, dass er darüber schreiben will und als er zum Anfang von diesem Artikel irgendwie behauptet, oh, ist das eventuell verwandt? Man mag gar nicht drauf kommen. Er nennt dafür die Position von Breitbart-Chef Steve Bannon im Weißen Haus. Ja, Steve Bannon weiß jeder, Leader of Gamergate. Mhm. Der war von Tag 1 an dabei. Hä? Dass mit Milo Yiannopoulos einen der größten Fürsprecher von Gamergate eine Plattform gab. Nee, Moment mal. Also, der Yiannopoulos war schon bei Breitbart, als Gamergate angefangen hat. Wüsste man, wenn man recherchiert hat. Also der musste keine Plattform gegeben kriegen, sondern er hat einfach seine Plattform genutzt, so wie das Journalisten wie Milo nochmal tun. Und ich wollte auch nicht unbedingt einen rechten pandet als einzigen Fürsprecher. Aber wenn man von allen anderen Journalisten ignoriert wird oder noch schlimmer in den Arsch getreten wird, dann nimmt man, wie man kriegen kann. Ja, und ich will den auch eigentlich nicht als Fürsprecher von GamerGate jetzt unbedingt bezeichnen, als vielmehr als Gegensprecher von Anti-GamerGate. Also der hat ja eigentlich davon gelebt, dass er sich über die, dass er die anderen Willis da bloßgestellt hat. Auch die ähnlich aufgeheizte Stimmung gegen einschlägige Medien sieht Lies nicht nur als Zufall an. Parallelen, die die meisten Gamergater allerdings von sich. Ja, das ist alles eine Verschwörung, Leute. Es ist eine Riesenverschwörung einfach. Glaubt mit Lies, es ist eine Verschwörung. Glaubt hier, Janik, eine kleine, wuchslose Clique von Rechten. Dennoch wollte die AfD offensichtlich im selben Teich fischen und hoffte, unter dem Hashtag Gamergate einige Unterstützer der Szene für sich gewinnen zu können. Hey, ein Satz, den ich so stehen lassen kann. Hat's geklappt? Nein. Bei der AfD Heidelberg glauben sie selbst daran, dass Gamergate Trump herbeigeführt hat. Ja. Ja und? Keine Ahnung, in der Kirche glauben sie daran, dass der Typ Wasser in Wein verwandelt hat. Und verweist anschließend auf Quellen wie Reddit, wo ich vor GamerGate nie gewesen bin, Breitbart, wo ich vor GamerGate nichts von gehört habe und die rechtskonservative Autorin Ann Coulter, die ich schon immer für eine Vollidiotin hielt und auch immer noch halte. Hier sieht Dittrich ebenfalls Parallelen. Die AfD und Gamergate eint der Kampf gegen die politische Korrektheit. Sie beide fühlen sich von einer progressiven Welt abgehängt, in der nicht mehr nur ihre Interessen die einzigen sind, die berücksichtigt werden müssen. Ey, fucking Strohmann. Ihre Interessen worin? Ihre Interessen in ethischen Journalismus, beide die ja. Sie fühlen sich von einer progressiven Welt abgehängt. Abgehängt, ja, ist auch gut. Die progressive Welt. Genau. Die ist in euren Köpfen. Ist einfach so viel weiter, die progressive Welt. Wenn wir die progressive Welt alle wollten, dann hätten links-grün eine Mehrheit. Hinter dem gesellschaftlichen Wandel eine gesteuerte Verschwörung. Das ist natürlich vollkommener Bullshit. Da ist natürlich keine gesteuerte Verschwörung hinter Amadeo Antonio Stiftung gefördert von irgendwelchen Ministerien. Irgendwelchen Mailinglisten, diesen ganzen Kram. Nee. Aber GamerGate, das ist die Verschwörung. Das sind die Leute, die sich alle... So einzig die Erzählung über die Lügenpresse. Fuck you. Lügenpresse ist ein Wort, das ich von Anfang an scheiße fand. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir das hier zum Beispiel oder sonst irgendwo im GamerGate-Umfeld besonders benutzt hätten. Unironisch. Ich habe mal Lückenpresse gesagt. Ja, Lückenpresse habe ich auch mal gesagt. Komme ich jetzt schon ins Gulag dafür? Ja, also mir reicht der Begriff, den sie selber ja so mögen, ihr Journalismus mit Haltung. Das reicht mir eigentlich schon. Das sagt ja eigentlich schon alles. Einige Analysen legen ebenfalls eine gewisse Nähe zwischen den Online-Bewegungen nahe. Kürzlich erschienene Artikel auf Brassficht. Kürzlich erschienen, ja. Die hat einer mit der Tafel vom Berg runtergebracht. Kürzlich erschienene Artikel auf BuzzFeed. Ich habe es in PM gelesen. Ja. Zeigen etwa, dass das Pollforum von 4chan Memes zur Unterstützung der AfD generiert hat. Generiert hat er die. Oh Gott. Im selben Unterforum nahm auch Gamergate und dessen Memes seinen Anfang. Das war wie, nicht Poll. Aber bist Journalist, Janek, du hast das schon richtig recherchiert. Ja. Motherboard zeigte unlängst, dass ein großer Teil der Beiträge aus Deutschland stammt, auch wenn die meisten davon an sich unpolitisch sind. Das ist ein Artikel vom Kogel, der hier nochmal schön geschildert wird. Ein Einblick in die ihrerseits von klassischer rechter Propaganda inspirierten Gamergate-Memes findet sich hier das auch mit. Guck mal, du musst ohne, dass du weitere Worte dazu tun musst, also der Artikel wird nicht länger, kannst du hier so neumodische, wie heißt das, Hyperlinks dahinter tun. Aber irgendwie bei dem Begriff. Ja, wenn es um deinen Freund hier, der einen Artikel geschrieben hat, ist das ja auch okay, aber doch nicht für die Nazis, Chris. Ist so lustig, diese Galerie, wir verlinken den Artikel, ja, schaut euch die Galerie selber an, aber da finden sich von Warhammer 40k über chinesische Propaganda bis hin zu Rosie the Riveter alle möglichen Einflüsse und die sind natürlich auch alle von klassischer rechter Propaganda inspiriert. Und dann halt wieder dieses Ding hier mit diesen komischen, hässlichen, schlecht gezeichneten AfD-Figuren, die auf irgendwie 4 Bilder im Internet kommen und daneben Vivian James, die inzwischen fast eine Marke ist und zu der es mehr Kunstwerke gibt von Usern, als du irgendwie Zimmer hast, um die Bilder aufzuhängen, die vergleicht er, weil sie beide Anime sind. Schlau. Inwieweit sich die AfD letzten Endes wirklich für Videospiele interessiert, ist fragwürdig, bla bla bla, die haben ihm nicht geantwortet. Es scheint eher, dass die AfD aus Opportunismus handelt und trotzdem ist Gamergate schuld. Ja. Dass bereits Presse, um diese schließlich für ihre Zwecke zu mobilisieren. Ja, wir haben ja auch aus Opportunismus gehandelt, ne? Welcher wäre denn das, Yannick? Erzähl mal, wofür ist das Gamergate-Ding eigentlich gut gewesen? Wofür haben sich die Leute eigentlich vernetzt und das alles geplant und so? Zu welchem Ende denn? Erzähl mal, Yannick. Verrat's uns. Frauen unsichtbar zu machen, die in der Tech-Industrie langsam ankommen. Ja, also ich denke, das wird sein. Ja. Also sowas schwebt denen doch vor. Also. Rübsam hingegen glaubt, dass die deutschen Gamergater sich nicht vor diesen Karren spannen lassen. Der glaubt das. Das ist keine Tatsache, ist einfach der nur sagt deine das Vermutung. Nicht. Ja. Und dann dieser großartige letzte Absatz, für den ich wirklich, also als ich den gelesen habe, habe ich echt ins Essen gespuckt. Da war alles vorher war halb so schlimm, aber hier halt, wie ähnlich sich trotz dieser Leugnung Gamergate und AfD in den von rechter Seite wieder und wieder verkündeten Culture Wars sind, lässt sich allerdings schon an einem einzigen vielsagenden Detail an. Nicht zuletzt weisen das rechte Maskottchen AfD-Chan und Gamergate-Vorzeige-Anime-Mädchen Vivian James kaum übersehbare Ähnlichkeit. Ja, was ich weiß noch, halt, Moment. Also, ich weiß noch ganz genau, wer mit der Culture Wars-Scheiße angefangen hat. Ich habe ihm den Link geschickt, Chris. Ich habe ihm den Link geschickt von dem Laurie Penny-Artikel, den FemFrack getweetet hat. Auf den willst du jetzt auch raus, oder? Nee, eigentlich nicht. Ich war eigentlich diesen Verwirrten bei MSNBC, also habe ich es zum ersten Mal gehört. Dieses von wegen, it's the new Culture Wars. Bla bla, dieser, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der hieß. Da hatte dieses Minority Report-Ding bei MSNBC irgendwie. Aber es gab einen Artikel von Laurie Penny, Gamergate is a culture war and we are winning. Und den hat Feminist Frequency getweetet und ich meine, das wäre das erste Mal gewesen, weil ich weiß, da war eine Riesenwelle, als sie das gesagt hat. Ich glaube, von Gizmodo war das irgendwie das Ding, was ja auch so ein Gorka-Ding ist. Und da war halt diese Schlange, diese libertäre Schlange halt als Videogame-Controller irgendwie dargestellt. Und hier unten, um den Artikel noch ein bisschen länger zu machen, haben sie noch so ein paar von diesen Hyperlinks gemacht. Zu Hassstücken gegen Gamergate, wie gut. Da kann man sich gleich weiter informieren, wenn man einseitige Meinungen schätzt. Ja. Um das mal zum Abschluss zu bringen, möchte ich auf jeden Fall noch mal sagen, wo haben wir einen? Also Yannick Hertel glaubt, er wäre im letzten Semester Online-Journalist und er wäre Journalist, würde ich dazu nochmal sagen. Ja, aber wie gesagt, also da muss ich ihn ein bisschen in Schutz nehmen, er hat zumindest, wie gesagt, die Sachen nicht verändert, die ich gesagt habe, er hat sie scheiße zitiert an manchen Stellen. Ja, das reicht schon. Aber er hat zumindest mal nicht das gemacht, was der Ebmeier und viele andere gemacht haben, aber wenn ich gleich dann hier die ersten Kommentare schon sehe und er hat noch geschrieben irgendwie, oh, schon 5 Kommentare, das freut mich und der erste ist von sein Penis und heißt, mach diese rechten Arschkrampen nicht noch bekannter, als sie es verdienen. Ja, super. Wobei ich das mit den Culture Wars schon unterschreiben würde. Der Westen ist unter Attacke von den Postmodernisten, Progressiven, von den Alt-Rightern und von den Salafisten. Das sind 3 Gruppen, die sich drum bemühen, den Westen zu zerstören. Aber auch die Kommentatoren können schön Strohmänner bauen. Ich bin ja total für Gleichberechtigung, aber bitte nicht beim Gamen. Said no one ever. Aber gut, ja. Ja, und dann muss ich mich hier halt immer mal wieder ein bisschen rechtfertigen. Und dann kommt hier der Siegelmann, der Rainer Siegel. Der ist auch aus Österreich wie Hitler. Denkt drüber nach. Und das gleich so... Also was glaubt denn Rainer Siegel hier? Man merkt richtig, dass er, also er hätte den Artikel schon mal gar nicht so geschrieben, glaube ich. Du, ich kann nicht für Gamergate sprechen, ja, habe ich nie behauptet. Und die Weigerung, sich irgendwie konventionell zu organisieren als Verein oder Konsumentenvertretung, lässt eure Seite eben als bequem verteidigbaren Haufen anonymen Haufen dastehen, wo die Ausreißer keine wahren GGR sind, die böse Presse immer das Schlimmste rausfiltert. Ja, ja, ja. Ja, und vor allen Dingen, ja, die GmbH hier, die AfD ist doch organisiert. Ja, dann freu dich doch, Rainer. Werd doch AfD-Fan. Tritt doch ein. Die sind auch organisiert sogar. Ich weiß nicht, die nehmen, glaube ich, keine Österreicher. Die haben da schlechte Erfahrungen gemacht. Arschkrampe, ey. Ja, aber er wird noch deutlich ätzender. Also, ja, bla bla, mein Kommentar, keine Bezugnahme zum Thema des Artikels. Ja, das Thema des Artikels, was natürlich ist, unser schönes Narrativ, halt's Maul, unser Narrativ, bla bla, unser Narrativ, der, den ich gefragt habe, glaubt. Ja, und dann sage ich halt, es sollte eine organische Weiterentwicklung geben und gebe auch nochmal Quellen an dafür, dass sie halt nicht organisch versucht worden ist, wie diesen Revolution-Artikel, über den wir gesprochen haben, oder Samantha Allens Open Letter. Und der Mann distanziert sich von der AfD, muss ein Rechter sein, das finde ich halt auch schade. Und dann kommt er gleich und sagt, nee, also du wirst nie rechts genannt, ich werde nur ständig in die Nähe davon gerückt oder das teile ich mit der AfD und bla bla bla bla. Und ja, die Tatsache, dass Gamergate und AfD-Unterstützung im selben Pool eines Forums entstanden. Ey, wenn ich sage, das ist so, als würde ich sagen, dass irgendein Katzenfoto auf Reddit im gleichen Pool entstanden ist wie irgendein, was weiß ich, irgendwas anderes auf Reddit. Das ist Blödsinn. Ja, dann beschwere ich mich halt, dass dieses Hinterfragen meiner Äußerungen und anderer Äußerungen, auch das mit 4chan, 8chan, weil ich überhaupt nicht auf Chanboards war bis Gamergate und da auch nur reingeguckt habe und mir gedacht habe, ach du Scheiße, lass das mal die jungen Leute machen. Ja. Und auch halt das, was weggelassen wird, halt das Harassment durch die Gegenseite und so weiter und so fort. Daher kommt das Misstrauen und nicht von den Lügenpresseschreiern. Und dann kommt Joe Köller. Ja, ich finde es überhaupt schlecht, mit denen zu reden und ohne Kontextualisierung. Ich weiß nicht, wie man noch kontextualisierender werden kann als der Artikel. Ja. Schieflage ist nicht so schlimm, weil wir ja schon über Gamergate gehatet haben. Da wissen die Leute schon, wie scheiße die sind. Aber der Text macht die gleichen Fehler wie die traditionellen Massenmedien. Es wird zum Konflikt mit zwei Seiten stilisiert. Dabei wird kurz davor noch angemerkt, dass es begründete Zweifel an den Ursprüngen von Not Your Shield gibt und im nächsten Moment wird auf Interna der Gator zurückgegriffen, also Brad Glasgows mit recht hohem Anspruch geführte, mit Verifizierung und allem geführte Umfrage sind Interna der Gator, die natürlich von vornherein illegitim und so weiter und so fort. Ne? Und ja. Nur weil sich jemand als liberal bezeichnet, ist ja das noch lange nicht. Aber Zoe Quinn sagt, hier, guck mal, drei Absätze irgendwo. Haha, diskreditiert. Und gleichzeitig, ja genau hier, da wird eine Männerrechtsbewegung gefordert. Kicher, die gibt's schon, Joe. Ich will dir nicht wehtun, aber die gibt's schon. Biologische Differenzen zwischen Geschlechtern betont, die gibt's auch. Vergewaltigung verharmlost, hast du sie noch alle? Rassismusvorwürfe als übertrieben bezeichnet, ja, solange sie von Leuten kommen, die sagen, ich bin rassistisch, weil ich Dreadlocks trage oder so, dann bezeichne ich die als übertrieben, ja. Und dann steht man aber gleichzeitig für die Meinungsfreiheit, in Anführungszeichen, von Abtreibungsgegnern und Schwulenfeinden ein. Genau das hat Rosa Luxemburg gemeint, Joe. Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Genau das hat sie gemeint. Und das werdet ihr in 100 Jahren nicht verstehen, warum wir auch deren Freiheit verteidigen, auch eure Freiheit verteidigen, die Meinung zu sagen. Werdet ihr in 100 Jahren nicht verstehen, aber eure Kinder werden sich vielleicht bedanken, nachdem sie euch in ein Altersheim abgeschoben haben, hoffentlich. Werden sie zum Affendenkmal gehen und dort eine Rose niederlegen oder so. Ja, also die Kinder anderer Leute, die ihr aufgezogen habt, die werden euch danken. Oh Mann, ey. Und wir finden auch gleichzeitig, queere Menschen sollten sich in der Öffentlichkeit zurückhalten und Frauen werden zu emotionalen Führungspositionen. Du mit deinen Strohmännern Alter! Ja, hier krieg ich auch zu viel. Danke für die Kritik. Danke für die Kritik. Danke, ja, Joe. Danke für die Kritik. Ich nehme sie komplett auf meine Kappe. Ich habe mit dem Unreinen geredet. Die andere Möglichkeit wäre ja nur gegeben, die Gamergate-Bewegung als stumpfe und gesichtslose Masse zu zeigen, die ewig gestrig ist. Ja, und das hat ja gegen die AfD auch nicht geholfen. Ja, geil. Super. Die weiterführenden Links sind in diesem Artikel super dabei elementar. Sie führen halt nur zu völlig einseitigen Quellen. Ja, aber Deep Freeze zu erwähnen, würde ja das ganze Narrativ stören. Nee, hätte das dann schon irgendwie wäre doof gewesen, ne? Ja, du musst ja dann schon selektiv deine Wahrnehmung an den Tag legen, damit dein Narrativ ja auch nicht in sich zusammenfällt, weil, weißt du, zum Wohle der Lesbarkeit. Ja. Und weil der Text zusammen. Manche Teile zu kürzen, zum Beispiel das Wort Weltraumaffen. Oder den Link Weltraumaffen. Nee, der Link wäre zu lang gewesen. Aber das Wort wäre gegangen, denke ich. Und gleich der Siegel muss auch gleich dem Joe irgendwie seine Pillen reichen. Also das ist nur ein Gast und es tut mir echt voll leid. Ja, vor allen Dingen meine Meinung, ich bin hier der Boss, aber ich habe mir gedacht, ach, probieren wir es doch mal mit ein bisschen Brunnenvergiftung, so auf Alibi-Art und Weise, wir haben noch einen gefragt. Ja, und ich habe ja oben irgendwie gesagt, so hier, so wird es mit dem Kriegsbeil begraben, nix, wenn wir nicht Dialog und irgendwie und so. Und dann kommt hier unten zu den Kommentaren von GG.de-Seite oben, das Missverständnis hier ginge um das Begraben eines Kriegsbeils wird kaum lange bestehen. Viel offener kann man nicht zeigen, was Social Justice Warrior wollen. Die wollen Hegemonie, nämlich ihre Hegemonie. Alle tanzen nach ihrer Pfeife und wer das nicht will, der hält's Maul und bleibt irgendwo im Dunkeln in seiner Kammer sitzen. Aber hier draußen, da wo die Social Justice Warrior herrschen, ja, und vor allen Dingen, da gibt es nur eine Meinung. Lieber Rainer Siegel, genau mit diesem Kram hast du halt eben komplett bestätigt, warum es bei GamerGate wirklich halt um Ethik im Journalismus ging. Und zu Kommentaren von der jüdischen Seite, das Missverständnis hier ginge um das Begraben meines Kriegsbeils wird kaum lange bestehen. Ja, aber ich meine, ja, wie käme man denn da drauf, ne? Wie käme man denn da drauf, sich da irgendwie falsch dargestellt zu sehen und das irgendwie doof zu finden? Journalismus mit Haltung. Wenn man dann drei Kommentare drunter vom Betreiber des ganzen Blogs irgendwie und von den anderen Vögeln irgendwie so, oh mein Gott, die haben mit ihnen geredet, das kriegst du mal so gerade, wir sind aber gegen euch. Aber ihr fühlt euch von uns falsch dargestellt und ihr meint, wir gehen gegen euch, genau wie die AfD. Man muss ja auch noch dazu sagen, dass Joe Köller durchaus auch halt aus der gleichen Blase kommt. Das ist auch ein Autor, der zum Beispiel für WASD und dieses, ja, wie das andere, was es glücklicherweise einzige, nicht mehr gibt, geschrieben hat. Der einzige deutschsprachige Typ, der es ja auch auf Deep Freeze geschafft hat, ne? Mhm. Aber das muss man aber natürlich alles nicht erwähnen, ne? Als Journalist muss man das auch nicht erwähnen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wie schön, beleidigt spielen zu dürfen. Und gleich mit der Totalitarismuskeule. Wie oben gesagt, Dialog mit einem Hashtag ist sinnlos, solange einerseits die angebliche Breite des Sem in Anspruch genommen und die angeblichen Ausreißer bequem verleugnet werden können. Und Nachtrag, wie Joe oben schreibt, es gibt für das von dir und Co. beständig behauptete Anti-GG nicht. Das ist Verschwörungsdenken vom Feinsten. Und hoppla, da hätten wir ja noch eine Parallele zum rechten Rand. Ja, aber genau. Aber GEMA-Geld ist eine Verschwörung. Ne? Aber Anti-GEMA-Geld ist keine Blog Verschwörung. Ich habe auf meinem Blog vier Artikel, in denen ich sage, was für Arschlöcher das sind und dass man die eigentlich fertig machen sollte und so. Aber es gibt kein Anti-GEG. Das gibt's nicht. Der John nicht, ich nicht und auch die Rende. Ja, aber die Antoni-Stiftung nicht, ja. Joes Kommentar und deine zwei letzten Antworten sind für jeden Unvoreingenommenen als das erkennbar, was sie sind. Das Geschrei verwöhnter, nicht diskussionsbereiter Kinder, die es nicht ertragen, wenn jemand nicht ihrer Meinung ist. Ich hoffe, danach war ein bisschen Brandsalbe fällig. Wird beleidigt. Aber die Einsicht, ständiges Opfer irgendwelcher Eliten zu sein, kann man an die Liste der Gemeinsamkeiten mit rechts anfügen. Also früher, erinnert euch, früher waren links die Leute, die gesagt haben, die Eliten beuten alle aus und die machen sich da fein und warm und so, und die anderen essen Kuchen nur. Ne? Und jetzt ist es, inzwischen ist es rechts. Und von welchen Eliten redet er? Sag ich ja, Videogame-Blogger, Journalisten mit Halterung. Ja. Aber die fühlen sich doch nicht als was Besseres. Das würden die doch nie tun. Nee. Also ich finde es schön. Also wenn, ich denke halt, wie gesagt, wenn denken der Mensch den Artikel und vielleicht noch die Kommentare liest, haben wir einen mehr, der sagt, irgendwie kann das alles nicht wahr sein, was sie da reden. Ohne sich den ganzen Tag Vorträge über eure Hobbys anhören zu müssen. Wow, wusste gar nicht, dass ich dich dazu zwinge, hier oder in der von dir kritisierten WASD zu lesen. Ja, das halt, wie war das? Man muss ins Phrasenschwein zahlen, wenn man das mit dem Kultur entsteht nicht im Vakuum sagt. Ne? Deswegen sage ich das jetzt lieber nicht, glaube ich. Natürlich, wenn du und deine Freunde, wenn ihr in einflussreichen Positionen sitzt und die Sachen beeinflusst, dann verändern die sich. Oh, das ist nicht so, dass das nicht keine Wirkung hat. Das übergehe ich hier. Ja. Ist eigentlich ein guter Kommentar. Meinst du, kriege ich keinen Ohrenkrebs hier, wenn ich mir das gebe? Ja, das ist jetzt also... Ich dachte schon, das heißt erstmal, ja, da kann man nicht drunter diskutieren unter dem Hashtag, gebe ich dir zu, und alle Seiten sind leicht doof oder irgend so ein Kram wieder. Ja, ich habe den bekannten Gamergeld auch stets nahegelegt, macht euch einen Blog, einen YouTube-Account, verbreitet die eigene Meinung ohne Label, Natürlich kann sich nicht jeder Journalist dafür rechtfertigen, was jeder andere Journalist von sich gegeben hat. Also meistens müssen sich diese Leute hier schon mal speziell dafür rechtfertigen, was sie hier von sich geben. Also, und die sind ja nicht einfach nur irgendwelche Journalisten oder so, von denen ich jetzt erwarte, dass sie sich irgendwie positionieren. Diese Siegel und diese ganzen Leute, die haben wir hier von Tag 1 dabei. Na, also. Für die, die sich wundern, ich sage das später da, glaube ich, auch noch in einem Kommentar, aber hätte ich gewusst, dass es um eine Veröffentlichung auf dieser Seite geht, hätte ich dem Interview nicht zugestimmt, weil hier kann ich nur einen Hatchet-Job erwarten. Also Rainer Siegel würde niemals einen Artikel durchlassen, in dem ich besser wegkomme als in dem hier. Naja. Er sagt ja, wir sollen uns zuhören, sage ich auch. Also da hat er recht. Mag man sonst von ihm halten, was man will. Ja. Also für mich geht das nur in die eine Richtung. Ich höre diesen Schwachmaten jahrelang zu und deswegen weiß ich ja auch schon, was da kommt. Ne, wenn so einer ankommt und sagt, oh, ich schraube jetzt mal eine Dicke über Gamergeld und die AfD. Total ergebnisoffen. Weil es mir vor allem um Dingen um die Fähigkeit der AfD ging, sich an Gruppen anzudocken, die offensichtlich nicht so richtig groß ist, habe ich das Gefühl. Aber in deinem Kopf halt dann wohl schon. Ja. Keine Ahnung. Obwohl irgendwie du hast ja jetzt niemanden gefunden, der Gamergate gut findet und gleichzeitig gesagt hat, ich bin voll Unterstützer der AfD. Da ist doch deine Sachlage überhaupt nicht für da. Wo hast du das denn her? Das hast du dir alles ausgedacht. Stasi-Stiftung AA. Ja, genau. Dann, also da hat er auch ganz, er hat mir, oh, das kann man so nicht sagen. Die benutzen keine Stasi-Methoden. Ich habe ihm ganz trocken zurückgeschrieben, ja, nee, aber Aneta Kahane, ganz einfach, Punkt. Deswegen nenne ich die so lange so, wie ich will. Bereits 1982 erkannte sie auf Auslandsreisen jedoch die Verlogenheit. 86 ist sie ausgedingst und dann hat es nochmal x Jahre gedauert, bis sie das zugegeben hat. Reue geht anders. Hm? Aber in ihrer Autobiografie von 2004, da arbeitet sie das alles auf. Diese Tätigkeit hat rein gar nichts mit den Vorgehensweisen der Stasi gemeint. Dann liest man die Broschüren von denen. Und das ist ja auch nicht Kahane, sondern Miro Dittrich, der mit der Stasi noch nie zu tun hatte. Strohmann, hat niemand behauptet. Einseitige Medien gelesen, falsche Meinung gebildet. Aha, und ja, die Quellen waren parteiisch, nicht offiziell, Blogs ohne Impressum oder nicht kohärent genug. Okay, also Matt Lees ist nicht parteiisch. Nö, gar nicht. Und der hat bestimmt auch ein Impressum. Ars Technica, die diese angeblichen Leaks konstruiert haben, sind nicht parteiisch. Gar nicht. Kotaku, nicht parteiisch. Überhaupt Köller, nicht parteiisch. So, Anti-Gamergate existiert nicht. Anti-Gamergate existiert nicht. Das sind nicht die Droiden, die wir sind. Im Text stünde, alle Gamergater werden Nazis. Nö, das steht da nicht. Das steht zwischen den Zeilen, dass es deiner Meinung nach große Überschneidungen mit der AfD gibt. Und lass dir das doch mal durch den Kopf gehen, dass das Leute schon beleidigt. Ja, genau. Das ist nämlich das Ding. Die Grundannahme des Ganzen ist halt schon Quark. Und ja, wenn ich natürlich davon ausgehe und dann halt eben auch so ein Haltungsmensch bin, der jetzt irgendwie meint so, ja, hier, jetzt tue ich hier mal was Gutes und schreibe weise auf diese Überschneidung hin. Und das ist genauso, dass er diesen ganzen, das ist ja auch alles ein Plagiat im Prinzip. Der hat diesen Matt Lees-Kram gelesen, hat diesen anderen Kram gelesen, das ist in seinem Hirn irgendwie verfestigt. Und jetzt hat er, wollte er einen deutschen Artikel schreiben und da meinte er auch irgendwie, ja, wer will den haben? So, ich biete den an. Wahrscheinlich hat er gedacht, irgendwie FAZ oder Süddeutsche oder so sagen, ja klar, gib her. Oder so. Und hinterher war es nur Video Game Tools im AT und hat er dann gedacht, na gut, dann nehme ich halt die 350 und Ich kann mir nicht mal, ich kann mir sogar vorstellen, dass er gar nichts dafür gekriegt hat. Ach doch. Ich meine, das ist doch noch in der Ausbildung. Guck mal, der NetReaper hat auch was geschrieben. Hallo NetReaper übrigens, falls du uns zuhörst. Ich weiß so, wie ganz am Anfang von Gamergate irgendjemand über mich geschrieben hat von den Deutschen. Der folgt NetReaper. Ja. Und der sagt halt, oh ja klar, was hat man davon irgendwie, die Leute so zu beschimpfen und aber da kommen, auf der Live-Seite sind noch ein paar Kommentare mehr, aber die erhellen das auch nicht besonders weiter. Ich habe es dann auch irgendwann aufgegeben. Ich würde auch sagen, ich habe genug davon. Meine Güte, ey, Yannick. Vielleicht ich finde es schade, also weil ich bin da offen reingegangen, ich bin mit offenem Visier reingegangen. Wir haben uns unterhalten und er hat mich zwar nicht entstellt, aber er hat halt wirklich nur das rausgenommen und es dann so gesetzt, dass ich halt einfach als weniger glaubwürdig in dem Artikel rüberkomme als alle anderen Quellen. Ja. Und zwar mit Absicht. Das unterstelle ich ihm jetzt auf jeden Fall auch, weil, also tut mir leid. Also entweder ich wusste ja, dass er keine gute Meinung von Gamergate hat, aber ja, er hat mir halt das Bild eines jungen Journalisten vermittelt, der auch um seine Neutralität und Objektivität und Journalismus ist Handwerk und so. Ja, ja. Aber das ist alles eine Verschwörungstheorie, Markus. Es ist halt traurig, wenn man dann versucht, mit Leuten zu sprechen und im Endeffekt in den Arsch getreten kriegt. Aber ja, wird mein Misstrauen gegen Journalisten. In Wahrheit sind das diese rechten Strahlungen, die jetzt hier unsere Monitore so entstellt haben, dass wir gedacht haben, dieser Artikel wäre Quark. In Wahrheit war der total ausgewogen und richtig. Die Sonne ist kalt. Ja, okay, dann brauchen wir eigentlich weder vorzulesen noch drüber zu sprechen, weil ich habe gerade mit den Achseln gezuckt. Aber der Artikel ist sehr interessant. Also der Artikel heißt Vom Privileg des Feministen und da geht er darauf ein, wie er Feminismus empfangen hat und der Artikel liest sich wortwörtlich so, wie als ob er ihn empfangen hat, religiöse Einvernahmung und irgendwie ist es ihm klar geworden, als bei dem Projekt Male Feminist Europe jemand über Gender Equality in Music geredet hat, dass die kulturmarxistischen Umtriebe der Feministinnen auf jeden Fall wichtig sind. Und am 38. Tag in der Wüste spürte Justin Trudeau die Präsenz des Feminismus ganz deutlich. Er erschien ihm in Form von Andrea Dworkins Geist. Und sagte, all sex is rape. Und weiter unten gibt es auch ein interessantes Wort, broflike. Straight white male offended by any feminist or ethnic activity which is not directly designed for him. Ist schon süß, wie sie versuchen, unsere Worte zu klauen, ne? Aber Frauen sind ja keine Männer, also können sie überhaupt nicht über Männer reden. Weißt du, no penis, no opinion, weißt du? Es ist halt auf jeden Fall einfach ein interessanter Artikel, wenn man sich das so anschaut, wie so Erleuchtete darüber sprechen, über ihre Ideologie. Ja gut, aber Pinkstings war doch auch staatsgefördert, oder? War das nicht so? Jo. Die haben auch Geld von Demokratieleber bekommen. Das weiß ich nicht mehr, aber es war einfach irgendwie mal, dass diese Stevie Schniedel da irgendwie mit, die sollte doch irgendwie den Werberat beraten oder irgend so ein Kram. Also ich weiß nicht, ob die Geld jetzt bekommen hatten, aber das war irgendwie geplant, dass sie auf jeden Fall da irgendwie ihre Agenda irgendwie in so einem Gremium pushen dürfen. Oh, der Fall hier ist auch bitterböse. Also das ist wirklich... Ja, weil sie ein außergewöhnliches Talent hat, wird sie, kommt sie nicht ins Gefängnis, weil sie ist Herzchirurgin und sie hat mit ihrem Ex... Freund Drogen genommen und dann irgendwie hat sie ihn mit einem Messer angegriffen und aber sie muss jetzt nicht ins Gefängnis, weil es ein außergewöhnliches Talent. Ja, vor allen Dingen, der ist ja gestorben, ne? Also sie ist eine Mörderin im Prinzip. Steht das hier? Hier steht Wounding. Ich dachte, er wird tot. Ich dachte auch, wounded. Aber okay, dann habe ich das wohl irgendwo gelesen, wo es ein bisschen überzeichnet war. Ne, sie hat ihm ins Bein gestochen damit. Ja, das hier ist ein ganz interessanter Artikel darüber, wie die verschiedenen Geschlechter im Mittleren Osten in der Schule abschneiden. Ist relativ lang und irgendwie zu sehr anekdotisch, aber trotzdem irgendwie ein interessanter Artikel. Alter, Gamma Sutra gibt's auch noch, Alter. Wow. Ja, die gibt's auch noch. Wow. Avoiding the unavoidable, why optional queer content isn't solving the diversity problem and how to fix this. Muss mandatory queer content werden, oder wie? Ja. Genau. Das ist halt so, du musst halt PHP von Queer-Leuten schreiben lassen, so Server-Side-mäßig, ja. Nee, das Ding ist also, bisher ist es halt so, dass du praktisch eine homosexuelle Romanze ja vermeiden kannst. Weil die meisten Spiele bauen die ja so ein, dass du mehrere Partner sozusagen zur Auswahl hast und fängst dann mit einem oder mehreren eine Romanze an. Und wenn du halt Bock hast, irgendwie eine queere Romanze zu spielen, dann nimmst du halt jemanden, der deinem Geschlecht entspricht. Oder das klingt ja voll vielfältig. Das ist ja schlecht. Das darf es nicht geben. Das muss ja, und das hat eine Tendenz dazu halt für die Leute, die es betrifft, nämlich für die Straight-Leute, die was lernen müssen, die homosexuellen Leute unsichtbar zu machen in den Spielen, weil die das einfach nicht spielen. Ja, genau. Wie oft denke ich mir, das ist ja nicht der Sinn deines Spiels, du sollst ja was lernen. Wie oft denke ich mir bei homosexuellen bekannten Menschen, die ich schätze, so, wenn die jetzt eine andere Sexualität hätten, so, dann wären die viel brauchbarer. Dann würde ich mich da auch wiedererkennen. Würdest du Sex mit ihnen haben wollen? Oh Mann, ey. Also sie schlagen im Endeffekt vor, dass dem Player oder dem Gamer so als unterzuschieben, so nach dem Motto, dass die halt nicht mehr selber wählen können, aktiv sind, sondern eher so passiv miterleben müssen, wie queere Charaktere ihre Romanze ausleben. Weißt du, damit du auch mit der Nase reingedrückt wirst, damit du endlich verstehst, dass du da anders mit umgehen musst. Das wird total helfen, glaube ich. Intersektionalität macht frei. Finde ich gut. Bitte mehr davon. And how to fix this? Oh mein Gott. Queerly represent me. Ja, da kann jeder dann, ich glaube, wir sind schon ziemlich lange dran, da kann jeder selber mal stöbern. Mach doch mal bitte Visual Database. Und dann kannst du halt nämlich dir angucken, in welchen Spielen, die du magst, queere Romanzen drin sind. Und das ist doch eine tolle Sache, okay? Dann weißt du, welche Spiele halt so ein Ding drin haben. Cool. Ja. Ja, würde ich auch prinzipiell sagen, ist sicher ja vielleicht gar keine schlechte Sache. Das Blöde ist, dass dann da halt auch so Sachen sind, wie der und der scheinen queer zu sein und solche Interpretationen, und dadurch kommen dann da halt Spiele rein, wo du dir denkst so, hä, warum jetzt? Space Invaders. Ja, so ungefähr. Ich glaube, der Alien hat einmal die Beine breit und das, wieder zusammen macht. Das Bild, das da gewählt wurde für Ape Escape Series, dieses Bild. Tetris ist, glaube ich, auch erste Reihe, drittes Bild einfach. Weil überleg mal, bei Tetris, ne, da kannst du die ganzen Dinger in alle Richtungen drehen. Und die führen sich gegenseitig ein, irgendwie so. Ja, und nur die langen sind straight. Stimmt. Krass, die anderen sind alle queer. Da siehst du mal, wir sehen das ganz anders, wenn wir rausgehen. Aber in Tetris ist die wahre Gesellschaft abgebildet. Und die viereckigen Blöcke sind eh, weißt du, das sind die Asexuellen. Ja. Ja, obwohl die vier, die können sich ja mit den Ls vereinigen. Ja, das, ich finde es lustig. Haben Sie da als Beispiel die Assassin's Creed Series als ganze Serie drin? Oder wie jetzt? Falls da vielleicht eine schwul. Ja, klick mal drauf. Die erklären dann immer, warum das schwul ist. Oder queer. Oder. Warum das schwul ist. Das Spiel ist voll schwul. Du läufst so Gebäude hoch. Das ist voll schwul. Ja, wirklich. Die ganze scheiß Serie. Alter. It is heavily implied that he is gay. Weil er einen Mann über die Backe gestreichelt hat. Implies that Leonardo da Vinci ist gay. Ich habe das Spiel komplett. Nee, Brotherhood habe ich noch nicht komplett durch, aber 2 habe ich durch. Und ich habe nicht. Which is based on historical evidence that could be interpreted as such. Ja. We was gays and shit. Aber überleg mal da oben in der Ecke. Das können unsere Zuschauer jetzt zwar nicht sehen, aber da ist ja nur Regenbogenfahne und da sind grün und lila mit bei. Bei Gamergate sind auch grün und lila mit bei, ne? Denk da mal drüber nach. Ja, ne? Gamergate hat auch Text verwendet beim Teilen ihrer Info, ja? Denk mal darüber nach. Ja. Und Assassin's Creed Syndicate, da hat der Spieledesigner gesagt, dass der Lead bisexuell ist und auch der offizielle Assassin's Creed Tumblr. Die sagen doch eher alles, was da halt passt, okay? So, und Fanbases generell sind einfach so Krebs, die mischen einfach alles. Ich muss mir das gerade so vorstellen, du bist eine PR-Person irgendwo. Und dann kommt da so einer von denen an, so, ja, und sind da auch irgendwie Schwule in ihrem Spiel? Und, dann so, und der Typ dann so, ja, scheißegal, ja, sind alle schwul. Ja, genau, so denkt eine Sekunde nach und sagt dann so, ja, da sind ganz viele Schwule in dem Spiel. Aber nur in der Deluxe Edition. Ja. Genau, mit allen DLCs. Das Spiel sieht genau gleich aus. Ihr seid nicht benachteiligt, das ist alles genau dasselbe, aber es ist ein bisschen schwuler. Wenn sie alle DLCs kaufen und es ihren Freunden empfehlen, dann können sie eventuell den schwulen Charakter freischalten. Ja. Voll viele Spiele sehen total schlecht aus, einfach nur von dem Bild. Also so irgendwie qualitativ nicht so hoch, ich weiß nicht. Aber queer. Kann alle durchgehen. Die sind aber queer. Durchgescrollt. Aber gut, schlechte Screenshots müssen auch nicht alles sein. Ist auch egal. Ja, aber sie haben ein sechsköpfiges Team, um diese Seite zu pflegen. Das finde ich auch fantastisch. Also, ja, einen von jeder Tierart. Kann ja machen, was er will. Habe ich ja nichts gegen. Ich fand es nur irgendwie lustig. Das hier finde ich eher traurig. Ich meine, wir hatten das ja hier auch schon. Wir haben ja auch schon den Südseekönig, glaube ich, bei Pippi Langstrumpf. Aber das finde ich so ein bisschen komisch, weil Schweden hat halt wohl auch in den Schulen jetzt die physischen Exemplare von Pippi Langstrumpf rausgenommen, die schon älter sind und halt noch den Negerkönig enthalten haben. Und nicht nur das, sie wollen sie danach auch vernichten. Hervorragend. Also, vernichten. Weil Schneeflocken sich gestört fühlen könnten. Bücher von einem der größten Exportschlager, den Schweden je hatte, vernichten. Weil ein paar Schneeflocken durch ein Wort getriggert werden könnten. Fahrenheit 451, echt. Das letzte Mal, als ich das irgendwie gelesen habe, dass ein Staat Bücher vernichten möchte, war das in der Türkei. Ja, und hier, das ist also Headlines, wo mein Kopf schon schmilzt, bevor ich ein Wort vom Artikel gelesen habe. Black Student Group complains Ivy League Schools is letting in too many African students. Hä? Möchte das noch jemand irgendwie mir erklären? Ja. Die afroamerikanischen Studenten möchten nicht, dass zu viele von den afrikanischen reinkommen. Und vor allem Ivy League Schools, also die, wo du eh nur mit richtig Leistung reinkommst oder Geld oder Abstammung. Ja. Ja, wahrscheinlich sind das welche von denen, die wir über Geld reingekommen sind. Und wir möchten keine weiteren Afrikaner hier in dieser Gegend. Wir sind selber schwarz. Danke. Nachher sind das mit unserem Unterdrückungslevel, da wird doch total, Kursverluste an der Oppression-Börse. Nachher sind das noch so hässliche Arbeiterkinder, die über ihre Leistung reinkommen. Ja, lassen die uns schlecht aussehen oder so. Dann sind die auf einmal gegen Affirmative Action, ne? Das wäre so lustig, wenn jetzt diese Leute sich über Affirmative Action und über so Rumgeheule hochgesteigert haben, da so rein in diese Colleges. Und es dann heißt, weißt du was? Nee, aber ist schon okay, ja. Die Afrikaner sind auch viel unterdrückter als ihr. Was? Stell dir mal vor, die fangen an, irgendwie IQ-Statistiken zu zitieren, so meinen so, hier, Schwarze sind eigentlich mit 15 Punkten anders, weniger im Schnitt als Weiße. So, deswegen dürfen wir das nicht haben, wir brauchen so eine Minderheit, einen Weißen, aber nicht mehr Schwarze, ja. Aber ich meine, wir kennen das ja schon davon, dass die seit Jahren auf den Asiaten rumhacken, die in Amerika studieren, dass die zu gut sind, einfach. Hm. Aber Schwarz gegen Schwarz, muss ich sagen, gibt dem Ganzen dann doch noch so diesen Twist, wo man eigentlich ich kann mir halt vorstellen, möchte. Dass wenn du dann als Student da irgendwie aus Afrika ankommst und dann steht da so ein schwarzer Amerikaner vor dir, der irgendwas von Privilegien erzählt, guckst ihn an und sagst, Alter, halt die Fresse, immer noch nicht Spaß, halt einfach Small mit einem dummen... No border, no nation. Ja, wenn, no Africans! Wenn da jetzt irgendwie die Mehrheit an Studenten schwarz ist, ist dann nicht irgendwie das systematisch so, dass das Schwarze in der Mehrheit sind und damit auch die Macht besitzen? Und damit eigentlich auch das Wort Neger am Campus komplett legal ist und Weiße unterdrückt werden von Schwarzen. Ich meine, wie viele Schwarze braucht es, um eine Revolution von Weißen anzukurbeln? Was? Ja, das... Was? Nein. Wir werden auch schon wieder Sachen zusammengebunden in dem einen Leitungssatz. Will die Förderung von Projekten für Homosexuelle und Transsexuelle streichen? Der Landtag lehnt den Antrag ab. Im Land ist die Hasskriminalität in diesem Jahr gestiegen. Was hat das miteinander zu tun? Vor allen Dingen müsste man erstmal sagen, jetzt, was diese Projekte da tun sollen. Also, ja. Ne, also ich kann mir. Also, weißt du, wenn das irgendwie Gesundheitsaufklärung ist, damit sich AIDS nicht weiter verbreitet, finde ich das toll. Wenn das aber irgendwie so ist, wir haben hier Werbung gefunden, in der wir uns schlecht repräsentiert fühlen, und wir brauchen dafür Unterstützung vom Staat, um uns über Werbung Small zu zerreißen, dann würde ich das eher nicht unterstützen. Ja, oder wir brauchen 50.000 Euro für die übernächste tausendste queere Netzkonferenz oder so. Das könnte man irgendwie auch ein bisschen mit mehr Augenmaß finanzieren und vielleicht Synergien und so. Und nicht jedes Bundesland muss alles dreimal selber machen, sondern aber nee. Hm. Brandenburg. Ja, das fand ich sehr wichtig, weil das ist ein Thema, was uns alle betrifft und was von der Atlas-Industrie und Globen-Industrie unter den Tisch gekehrt wird. Also Rapper B.O.B., also der versucht, Gelder zu sammeln, um herauszufinden, ob die Erde flach ist. Ja, ich finde, kann das sein, dass der bei einer Ivy League School abgewiesen worden ist? Deswegen ich glaube eigentlich nicht, der war bestimmt zu schlau einfach dafür. Aber ich finde das auch lustig, dass sie jetzt hier einen Globus einblenden auf der BBC-Seite. Und das daneben ist auch gut. Husband-proof shopping list goes viral. Indian woman's illustrated shopping list to her husband inspiring laughter on social media. Stell dir das mal andersrum vor. Ja. Woman-proof guide to einparking. Ich habe auch eine Idee, warum das so sein muss. Ich wette, der Mann kann nicht lesen. Kann schon gut sein, ja. Oder halt, er ist halt vielleicht auch, ich meine, klar, es gibt Leute, die, wenn du denen sagst, keine Ahnung, Milch, bringen die dir Milchreis mit oder keine Ahnung. Gibt Leute, denen, für die ist illustriert vielleicht besser. Ja? Milch mit SCA? Aber halt, mach das mal mit an umgedrehten Geschlechtern. Oh mein Gott, diskriminierende Einlasskontrollen werden bestraft. Warte mal, diskriminierende Einlasskontrollen. Okay, also diskriminierend würde ja dann heißen, wenn jemand überhaupt so total betrunken ist oder richtig hart auf richtig harten Drogen rein will und der wird dann nicht reingelassen. Dann ist das ja auch Diskriminierung. Ja, und das soll dann bestraft werden. Wird dann auch mit der positiven Diskriminierung von hübschen jungen Frauen in knappen Klamotten Schluss gemacht, oder was? Auf jeden Fall. Mhm. Ja, also wirklich, ich hatte mal sowas. Nicht mehr hin. Ich hatte es mal hier in Heidelberg gehabt, so dass ich da nicht in den Club reinkam, weil ich mit einem Kumpel rein wollte und der Typ meinte, nee, hier, ihr bleibt mal draußen, ihr habt keine Mädels. Tja. Oh ja, geil, dann kann ich mit dem Typ. So, dass Türsteher generell keine Erfahrung damit haben, Leuten ins Gesicht zu gucken und zu sagen, das riecht nach Stress, wenn der reinkommt. Ja. Generell. Ja, vor allem, wie willst du dem denn nachweisen, dass er den wegen der ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit benachteiligt hat? Da wird jeder nur noch sagen, nö, dein Gesicht gefällt mir nicht. Dein Gesicht gefällt mir nicht. Ja. Ganz einfach, ohne jegliche, oder, ohne alles, weil du hast Hausrecht. Oder im Zweifelsfall, ja genau, das ist überhaupt sowieso der Witz. Ne? Normalerweise hast du eh Hausrecht und ansonsten, also ja, also ich kann mir das gut vorstellen, dass es dann diverse Leute, die irgendwie bei der AA-Stiftung oder so Praktikum gemacht haben oder irgendwas, dann so ein Kram suchen werden. Und sobald sie es irgendwo gefunden haben, direkt losrennen werden und das irgendwie von Richter bringen wollen und so weiter und so fort. Also Moment, also wenn da jetzt so ein rein religiöser Club aufmacht, so einer, wo nur Muslime rein dürfen, ja, und so Moslems halt, ne, und ich will da als Kufa rein, ja, darf ich da nicht rein? So, und dann darf ich da hingehen und sagen, hier, wisst ihr was, ich lasse euch jetzt bestrafen. Ey, können wir nicht Saudi-Arabien anzeigen, weil wir nicht nach Mekka dürfen? Nee, okay. das ist ja nur, weil Ungläubige stinken. Und was ist mit der verbotenen Stadt? Darf ich die Webseite anzeigen wegen einem Coding-Fehler? Das ist im Zweifelsfall das Archive. Ja. So, darf ich das Archive-Ding anzeigen wegen einem Coding-Fehler? Ja, kannst du ja mal gerne versuchen, weg vom Archive nach Island. Deren Sprecherin, die Grüne Jugend Thüringen nannte den Beschluss überfällig. Deren Sprecherin Wahl teilte mit, es gehöre in dem Bundesland zum Alltag, dass Menschen mit vermeintlichem Migrationshintergrund immer wieder vor Türherren abgewiesen würden. Ja, ne? Warum wohl? Nimm mir auch so. Weiß ich, ja, im Zweifelsfall ist das ja auch alles irgendwo Quatsch, ne? Aber ich meine, ja, so ist das normal. Die können sich ja selber überlegen, wessen Geld sie gerne haben möchten. Ne? Also ich habe in den 90ern einer Gruppe zugekokster Albanern mit gezogenen Messern in einem Club gegenüber gestanden, weil die nicht reinkommen sollten. Das war nicht so angenehm. Aber die waren halt auch schon auffällig an der Tür, ne? Und sollten dann nicht reinkommen und haben sich dann reingedrängelt zu viert und hatten ein Messer in der Hand. Ist nicht so schön. Aber Mars, ich glaube, da spricht der Rassismus aus dir heraus, dass du Menschen mit gezückten Messern nicht neben dir am Feiern haben möchtest. Das ist Messophobie. Nicht zu verwechseln mit der Phobie von Messis. Die Polizei kam 30 Minuten, nachdem die Messer gezogen worden sind. War cool. Die waren auch, eigentlich sind sie nur 5 Minuten, sagen wir mal, Luftlinie. Aber die mussten noch ihr Riot-Gear anziehen. Völki will verhindern, dass sich die Konfessionen zu sehr annähern. Genau. Ja, da bin ich drüber gestolpert, über diesen Kram. Also es gibt angeblich eine ethische Grunddifferenz zwischen katholischen, evangelischen Glaubenskrempel. Und ja, ich fand das vor allen Dingen lustig halt in Bezug auf, weil man ja immer wieder gerne hört, also ich zumindest, dass ja diese super tollen, eindeutigen Werte und so, die die Religion vermittelt, ne, das hat man ja nicht, wenn man sich da nicht irgendwo angeschlossen hat an so einen Verein. Das fehlt ja dann komplett, ne. Und dann lese ich hier so einen Kram wie die Leute, die auch Christen sind, also da gibt es eine ethische Grunddifferenz. So. Ja. Ach, 2016 feierte er vor dem Kölner Dom eine Messe, bei der ihm ein Flüchtlingsboot als Altar diente. Ja, genau. Old Sweet. Das ist wirklich, also... Ich finde wirklich toll. Hasst mal nicht so sehr diesen Mann. Der ist der Beste. Guck ihn dir an mit seiner lustigen Mütze. Bei Religion geht es immer nur darum, dass Männer Frauenkleider tragen wollen, die besonders lustig aussehen. Und wer den tollsten Hut hat. Mit dem tollsten Nippel obendrauf. Ja. Christo Berg hat mal einen schönen Song geschrieben, der heißt Crusader. Da geht es um die Eroberung und Rückeroberung von Jerusalem in den Kreuzzügen. Und das endet dann damit, dass praktisch die Christen aus dem Heiligen Land vertrieben werden. Und dann weit fern davon. In England fragt dann der eine den anderen, und meinst du, wir werden da jemals wieder irgendwie Fuß fassen? Und er sagt, nee, die Christen streiten sich untereinander zu viel. So ungefähr sehe ich die Situation gerade auch. Also von den Christen brauchen wir nicht erwarten, dass sie hier bei dieser kommenden, sehr windigen Geschichte, die passieren wird, früher oder später, wenn das so weitergeht wie jetzt, dass die da irgendein Pfifferling wert sind. Die halten ihre Backe hin, wie ihr Chef ihnen das gesagt hat. Ja. Ein Deustwult. Nee, das sowieso nicht mehr. Ja, das war ja, glaube ich, auch von der FAZ. Auch ein Artikel, den ich als jemand, der sich schon seit vielen Jahren Football halt anguckt und so ein bisschen diesen ganzen Krempel da mitverfolgt, für sehr schlecht recherchiert halte. Also hier steht wieder viel von dem Kram irgendwie drin, den man bei anderen Leuten irgendwie abschreiben kann, aber der nicht so wirklich, wirklich nah an der Realität drin ist. Und es ist dieses so, Ding jetzt von wegen, also in Amerika knien sich ja irgendwelche Leute hin, bei National, und dieser Colin Kaepernick hat damit angefangen von den 49ers, jetzt im Moment ohne Mannschaft. Und es war so ein Virtual Signaling-Ding, was die Leute irgendwie blöd fanden. Aber irgendwelche anderen Leute fanden das dann wiederum gut. Und Donald Trump ist halt ein Hirni, der dann irgendwie meint, er müsste da irgendwas gegen sagen, dass sie sich da irgendwie hinknien, während die Nationalhymne gespielt wird. Und jetzt muss da irgendwie drüber berichtet werden. Und andere Sachen, also es gab jetzt auch ein sehr gutes Video von Vernaculus, was glaube ich heute erschienen ist oder gestern, auf jeden Fall noch relativ neu, wo er halt eben auch so Sachen zeigt, wo dann dabei New York Times irgendwie auf der ersten Seite irgendwie Hinkniende drauf sind und irgendwie auf Seite 9 oder so liest du dann irgendwie, dass wir in Libyen irgendwelche ISIS-Lager bombardieren oder so ein Kram. Also jetzt die Amerikaner. Und ja, und das ist dann halt so unter ferner Liefen irgendwie, ne? Aber diese Scheiße, die soll jetzt angeblich so gesellschaftlich relevant sein, die scheiß Hinknierei da oder der Bullshit, den da irgendwie ein Trump aus dem Mund fällt. Ja. Und es ist, also gerade bei diesem Football-Kram, da hatten wir ganz zu Anfang, als wir mit GamerGate-Kram angefangen haben, da war ja auch noch der Arkham da, der verfolgt das ja auch relativ nah. Und mit dem hatten wir damals schon, also ich und er, uns darüber unterhalten, über diese ganze Domestic Violence-Scheiße, die da in der NFL jahrelang irgendwie ablief, wo da irgendwie zwei Spieler irgendwie mal ihre Freundin geprügelt haben irgendwo und das eine Kamera gefilmt hat und dann war das plötzlich so ein, oh ja, jetzt müssen wir darüber reden. Und dann gab es alle möglichen Werbespots, wo sich Leute irgendwie dazu erniedrigt haben, so, ja, nie wegschauen bei häuslicher Gewalt und diesem Kram. Das haben sie da schon versucht irgendwie reinzuballern, irgendwie so nach dem Motto, darum muss es jetzt hier gehen bei euch. Und haben nicht da auch Feministinnen mit gefälschten Statistiken behauptet, dass während Football doch die häusliche Gewalt nach oben geht. Ja, sowas auch, genau. Also das war genauso widerliche Scheiße halt im Endeffekt. Und irgendwer hat auch irgendwen erschossen oder so. Irgend so ein ehemaliger NFL-Spieler. Und danach hieß es dann irgendwie von wegen so, ja, jetzt müssen wir über Waffengewalt reden und so ein Kram. Wie schätzt ihr denn die Zahlen ein von Leuten in Amerika, die eine oder andere Seite befürworten? Also die Kritik von Trump oder Ich denke, dass in den USA eher das überwiegt, dass alle Seiten langsam müde werden, dass Politik in jeden kleinsten Aspekt des öffentlichen Lebens reinkriecht. Ja, je mehr da müde werden, umso besser. Also es ist schwer zu sagen natürlich, weil das, was wir mitkriegen, ist halt diese Medienöffentlichkeit und die ist auf jeden Fall ziemlich nah auf der Hinknien bringt Weltfrieden und Donald Trump ist der Teufel, weil er irgendwie sagt, die hätte ich rausgeworfen oder so. Aber ich habe auch schon einen Tweet gesehen von einem Typ, der irgendwie meinte, ich war jetzt so und so viele Jahre lang, ich glaube, Steelers-Fan und dann hat er sein Trikot angezündet. War ein älterer Herr schon, also jetzt nicht irgendwie. Ja, wegen der Hinknierei jetzt. Ja, es gibt da auf jeden Fall ein paar Leute, weil normalerweise stehst du halt in der Nationalhymne. Aber die Amis sind doch so Profis durch und durch. Warum sagen die nicht, entweder du stehst oder du verletzt deinen Vertrag oder so? Ja, das wäre sinnig. Und ich glaube, das war auch das war, glaube ich, auch letztes Jahr so. Also ich habe das natürlich nicht so genau verfolgt mit dem Kaepernick, da, als er das angefangen hat. Aber ich glaube, den hatten sie auch irgendwie. Der hat auch eine Strafe bekommen, glaube ich, fürs Knien. Aber danach hat er... Alles in allem brauche ich eigentlich überhaupt keine politischen Statements von Celebrities. Ja. Weil die wählt keiner und die haben keine Qualifikation dafür und haltet euch doch mal zurück. Macht das so auf Twitter oder ja, so. Oder aber eben, ja genau, meinetwegen kann er sich ja auch einen Blog machen und den ganzen Tag irgendwie darüber erzählen, was seine politischen Ansichten sind. Ne? Aber ein Keil in also ich stelle mir vor, sowas würde man hier versuchen. Ne? So wie die Grünen das versucht haben. Die sind einfach ausgelacht worden. Boateng, ja. Nachbar? Nein. An welche das Sache? Würde ich in eine andere Richtung. Aber ich würde dann Grünen eher diese Sache jetzt? Mit den Nationalfahnen zur WM sind voll Nazi. Da haben die Leute nur drüber gelacht und weiter ihre Autos beflaggt. Ja. Also. Ja. Aber das da sieht schon unangenehm aus. Habt ihr den Tweet von heute von ihm gesehen? Irgendwie alle Leute hassen mich, aber zeigt mir noch jemanden, der Kevin gezeigt hat, wo er in der Lobby hin muss. Und dazu ein Still aus Kevin allein zu Hause. Mit das, ja. Hey, der Mann ist echt ein Kind. Das ist unglaublich. Das wohl war, ja. Er hat ja auch so kleine Hände wie ein Kind. Guck mal auf dem Foto, wie riesig der Ball ist. Ah. Ja, das war ein Weltraumaffen. Lasst euch nicht trumpen. Oder gendern. Genau. Wir sind spätestens nächsten Sonntag wieder mit einer frischen Ausgabe für euch zurück. Und heute waren da der Chris. Ja. Ciao, ciao. Der Opex. Hallo. Und der Ebel. Den Kulturmarxismus gilt es zu zerschmettern. Und ich bin der Master. Da schon wieder los. Nimm deine Pillen, alter Mann. Verschwörungstheorie. Antigener gibt's nicht. Telefonstreich. Ja, bis dann. Lasst uns ein Like da oder auch nicht. Turn off that pesky adblock. Oder auch nicht. Supporter unserer Patreon. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Gute Nacht.